Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Nummer 24. Ich bin Joke. Hallo, ich bin Steffen. Joke traut sich nicht laut zu reden. Hallo, ich bin Marlene. Wir nehmen heute mit dem tollen Aufnahmegerät der Queer AG auf. Und haben sofort ganz toll Angst. Ich darf jetzt nicht mehr auf den Tisch klopfen. Wir kennen ja Joke alle, die ja immer bei den Folgen sämtlicher Podcast-Folgen von Heiter Scheitern auf dem Tisch rumtrommelt. Das muss er sich jetzt mal gerade abgewöhnen. Wir können das auch noch ein bisschen unempfindlicher stellen. Nee, ist schon okay. Wenn du jetzt dringend trommeln möchtest. Wenn ich nervös bin, fange ich an zu trommeln. Ich trinke Salbeitee. Das wird immer schlimmer. Ich trinke Salbeitee, weil mein Hals so weh tut. Und Cola. Um die Entzündung noch ein bisschen zu untermauern. Und zwar Club Mate Cola. Ich trinke auch Cola. Und zwar natürlich die politisch korrekteste, besteste, die es überhaupt gibt. Ja, genau. Wir sind dann. Möchtest du auch noch kurz sagen, was du trinkst? Ich trinke eine Kreation, eine Teekreation. Holunderblüten-Geburtstagstee. Und nachher trinke ich Club Mate, damit ich nicht einschlafe. Wir haben ja gelesen und dann auch noch aus anderen Quellen dann auch noch bekommen, dass Fritz-Cola, die ich eigentlich total gerne trinke, ohne lauteren Wettbewerb betreibt. Und zum Beispiel Premium-Cola die Pfandflaschen klaut. Jetzt trinke ich natürlich keine Fritz-Cola mehr. Und da wir uns ja auch bewusst sind, dass wir mit unserem Podcast, wenn wir sowas aussprechen, natürlich auch für Fritz-Cola eine richtige Bedrohung sind. Leute, trinken keine Fritz-Cola mehr. Fritz-Cola ist auf die dunkle Seite der Koffeinmacht gewandert. Echt? Ja. Demnächst verkaufen sie sich an Coca-Cola. Könnt ihr bei Premium-Cola nachlesen. Jedenfalls das, was ich gelesen habe. Ja, wir können das ja verlinken. Wir können es verlinken. In die Show Notes. Okay. Ja, wir sind schon wieder da. Vor 2 Wochen haben wir ST gesessen. Oder? Komm, jetzt hin, wir verfolgen euch jetzt. Kommt immer häufiger. Na, es war ja nur, weil das letzte Mal jetzt wegen Urlaub. Genau. Ja. Und jetzt sind wir schon wieder da. Genau, diesmal jetzt liegen wir ja hier. Der zweite Freitag im Monat. Es ist September und es ist so arschkalt geworden. Der Sommer ist komisch vorbei. Kalt. Nee, stimmt, aber wohl jetzt dieses Wochenende soll ja nochmal schön werden. Der Sommer ist vorbei. Endgültigst. Es hat schon mehrere Tage geregnet in Hamburg, mehrere Tage Nieselwetter. Ich stehe mal wieder vor der Überlegung, ob es nicht mal sinnvoll wäre, mir eine vernünftige Regenjacke zu kaufen. Nach 5 Jahren Hamburg könnte man mal drüber nachdenken. Es wäre wirklich sinnvoll. In Hamburg sollte man sich eine Regenjacke kaufen. Steffen und ich wollten uns Friesenerz kaufen. Nee, das möchte ich nicht. Das ist so unatmungsaktiv. Aber das stimmt. Ich war Fahrradfahren ist so ein bisschen... Entschuldigung. Ich hätte auch eigentlich gerne Friesenerz in schwarz und das ist aber dann kein Friesenerz mehr. Und dann hebt sich das gegenseitig auf und ja. Kannst du auch gleich lassen. Also ich finde die auch sehr schick, aber ich glaube, die sind nicht so richtig praktisch, oder? Die sind ja doch, auch so, die sind total praktisch. Aber sind das nicht diese gelben Regenmäntel einfach? Und sind die sind total stylisch. Ja, okay, stylisch, ja. Ja. Aber sind sie nicht total unpraktisch? Sie sind auch aus relativ festem Stoff. Ja, geht nichts durch. Geht nichts durch, aber ist ja bisher auch überhaupt nicht beweglich da drin. Doch, na klar. Nee, du bist da so ein Sack, bist du dann. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Natürlich. Als Kind ist man immer ein Sack, wenn man sich nicht so gut bewegt. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass die immer super unbequem waren, weil die halt so, oder unpraktisch, weil die halt einfach sich nicht so richtig der Bewegung angepasst haben, sondern man immer so mit Widerständen zu rechnen hatte. Und wenn ich mir dann vorstelle, jetzt auch noch mit sowas wie Tasche und... Ich glaube, das liegt am Kind sein. Nee. So jung war ich da nicht mehr, dass ich da irgendwie meinen Körper noch nicht unter Kontrolle hatte. Also ich feiere jetzt ja gerade 7-Jähriges mit Hamburg und ich habe es in 7 Jahren nicht geschafft, mir eine ordentliche Regenjacke zuzulegen. Man fragt es aber immer wieder. Ich muss es dir ja nicht gleich tun. Das ich stimmt. Könnte ja auch einfach mir mal eine vernünftige Regenjacke kaufen. Kosten so unglaublich viel Geld. Ich glaube, ich habe schon mehrmals mir vorgenommen, eine unglaublich gute Regenjacke mal mit zuzulegen und bin dann so durch die Sportabteilung und habe es nicht übers Herz bringen können, so viel Geld auszugeben für eine Jacke. Also so, wir sprechen von über 100 Euro. Ne? Also meine Femme-Freundin hat sich ja gerade eine Regenjacke gekauft. Und sie meinte auch mit dem Argument, dass sie ja jetzt in Hamburg wohnt, schon auch länger jetzt schon, dass man ja dann auch mal sich eine Regenjacke kaufen kann. Das macht auch Sinn, eigentlich. Ich bin auch nicht so ein Schirmfan. Nee, ich auch nicht. Und Gummistiefel finde ich eigentlich auch eine ziemlich gute Einrichtung. Wenn es die mal in schwarz gibt, ne? Ich brauche die nicht in schwarz. Gummistiefel in schwarz? Ja. Sehr schick. Ich habe nur Gummistiefel Schuhgröße 41. Das ist mir ein bisschen zu groß. Die habe ich mal in Verzweiflung, aber wohlweislicher Voraussicht für die Fusion gekauft. Und auf dem Campingplatz haben sie uns auch wirklich sehr gute Dienste geleistet. Ja. Aber so draußen in der Stadt, in der Großstadt mit zu großen Schuhen? Nee. Nee. Naja, gut. Also, es ist Herbst, es regnet. Wir trinken Tee. Es regnet überhaupt nicht. Wir waren auch schon kurz vor, wir hatten auch schon verschiedene Stärken von Erkältung und ja. Krank sein oder fast krank sein. Genau, ich versuche gerade meine aufkeimende Erkältung mit Anguzin zu bekämpfen, was mich arm machen wird. Weil man muss unglaublich viel davon schlucken. Und es ist echt top, das ist echt teuer. Und ich bin wirklich das erste Mal in meinem Leben am Überlegen, ob ich nicht vielleicht mal bei so einer komischen Doc Morris Online-Apotheke mir so ein 500er Pack oder so von den Dingern zulege. Denk an die eine kleine Apotheke um die Ecke. Ja, die kleine Apotheke um die Ecke nimmt aber mal einfach für 50 Stück, die du in 3 Tagen aufgebraucht hast, 8,90 Euro. Dann solltest du einfach schnell gesund werden. Hm. Das ist ja so eine Langzeittherapie. Dann ist es Halsabschneiderei. Aber es hilft. Bis jetzt bin ich nicht krank geworden im Gegensatz zu euch. Ich bin schon wieder gesund. Ja. Ja, mhm. Ja, Prost. Trink mal schön deinen Salbei-Tee. Gut. Wollen wir nicht mal aufs Thema kommen? Und nicht über Krankheiten sprechen. Ja. Was wollte ich denn noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Du hast dich immatrikuliert. Ja. Ich habe, genau. Das wollte ich gar nicht erzählen eigentlich. Ach so, Entschuldigung. Ja, jetzt hast du es in die Welt geplaudert. Super. Ja, also ich... Vergesst, was ich gesagt habe. Das geht nicht. Man kann es ja dabei belassen. Genau, ich habe mich immatrikuliert. Vielleicht. Mal gucken. Wieso vielleicht? Also immatrikulieren ist immatrikulieren. Das kann man nicht vielleicht machen. Na gut, okay. Das heutige Thema ist Anderssein, angeregt durch einen Kommentar. Habe ich gedacht. In dem Kommentar stand ja drin, ob wir versuchen eigentlich anders zu sein. Darüber habe ich sehr lange nachgedacht und fand dann irgendwann, dass so dieses Anderssein oder Gleichsein eine Podcast-Folge verdient, weil man da ganz schön viel rausholen kann. Und darüber würde ich gerne heute sprechen. Okay, wir haben schon zugestimmt. Genau, und wir haben das schon vorher besprochen. Ich bin nicht überrascht. Jetzt sag das doch nicht. Wir haben ganz tolle Musik. Ich freue mich schon. Wir freuen uns schon auf das Ende. Ja, das Ende ist schon. Wenn alle uns beeilen. Ja. Wir können auch Pause machen und das zwischendurch hören und dann wieder weitermachen. Nein, also es gibt sehr schöne Musik am Ende. Ich freue mich sehr über die Musik. Was ja nicht immer der Fall ist. Ich meine, wir haben ja auch schon wirklich blöde Musik gehabt. Was? Nein, wir haben immer qualitativ hochwertige Musik. Nun gut. Ja, schon, das wird eine suffisante Folge heute. Ja, ich freue mich drauf. Das ist mir ein bisschen zu viel rumgelabert gerade. Ich nehme Keks. Entschuldigung. Wofür entschuldigst du dich jetzt? Von meinen verbalen Ausrutscher. Ach so. Leider hatte sich, also der Kommentar hatte sich ja jetzt nicht darauf bezogen, ob wir in unserem Alltag oder in unserem Selbstverständnis irgendwie versuchen, anders zu sein, sondern ob wir da so versuchen, auf Teufel komm raus quasi irgendwie unsere Andersheit zu beweisen oder irgendwie so darauf rumzureiten. Bei mir ist es auch hängen geblieben und finde auch, dass ich das noch vielschichtiger betrachten lässt als jetzt nur von diesem Punkt aus. Hm. Wobei ich auch denke, dass es so ein, das kann so eine Art Selbstgang. Ich steige einfach mal mitten rein. Mach mal. Ich hüpfe in die Pfütze. Mit Gummistiefeln. und zwar, dass sowohl, also dass so, wenn man Erlebnisse und Erfahrungen macht von anderen Leuten, von einem aus, von der Außenwelt, von dem Drumherum, als anders benannt zu werden, als irgendwie abnormal, als irgendwie rausfallend, als irgendwie ungewöhnlich, als interessant. Interessant, modern. Oder also irgendwie durch, sei es irgendwie übermäßig paternalistische Auf- oder Überwertung oder eben Abwertung und Kritisierung oder sowas. Wie sich das tatsächlich, also wie eben das auch zum, für mich auch zum, zu einer Art Selbstverständnis wird. Weil das hängt ja auch damit zusammen. Und das, ich finde auch, das kann sich natürlich verselbstständigen. Du meinst, wenn du ständig als anders angerufen wirst, dann hast du auch irgendwann ein anderes Selbstverständnis. Oder dann funktioniert das so rückbezüglich. Ja. Ja. Also das finde ich eben aber auch ganz spannend, was das für Prozesse in einem auslöst, was das so mit einem macht und was, oder was das so mit mir macht und was ich dann wiederum auch mit der Welt mache. Das müssen wir bestimmt noch etwas genauer auseinanderfliegen. Das denke ich auch. Aber ja, ich glaube auch, dass das wiederum zum Selbstläufer werden kann, was dann wiederum natürlich problematisch ist. Also für mich war anders sein, interessanterweise, das ist auch nicht so interessant, aber ich erzähle es trotzdem, schon immer das Selbstverständnis. Also ich habe mich einfach schon immer, also es ist immer so diese klassische Erzählung von, ich war schon immer anders, ich war schon als Kind anders und das ist also quasi, es gehört zu meinem Selbstbild dazu, immer anders gewesen zu sein. Das Interessante ist, dass seitdem ich angefangen habe, mich so mit so Queer-Themen auseinanderzusetzen oder mit so, also damit meine ich jetzt so dieses ganze, große Ganze, was ich jetzt irgendwie, muss ich das jetzt nochmal weiter benennen, also so das Hinterfragen von so Machtstrukturen und von so einem Innen und einem Außen und so Ausschlüssen und blinder Fleck, wenn man in der Mitte ist und diesem ganzen Kram irgendwie, dass ich da seitdem, also so seit mehreren Jahren, die Frage spannender finde, nicht inwieweit bin ich anders oder denke auch gar nicht so sehr über mein Anderssein so als Selbstverständnis nach, sondern habe da eigentlich angefangen, darüber nachzudenken, wo bin ich denn alles nicht anders? Mhm. Und das finde ich eigentlich die viel interessantere Frage, weil man kann sich so leicht hinstellen und sagen, ich bin so anders. Und es ist eigentlich, finde ich, viel aufwendiger und interessanter zu gucken, wo bin ich denn nicht anders? Wo bin ich denn, wo habe ich denn einen blinden Fleck? Wo bin ich denn Mehrheit? Wo bin ich einfach genauso wie alle anderen und hab's dadurch auch vielleicht relativ leicht? Ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer machen. Das war schon so viel. Da können wir war ja jetzt erstmal so eine Einführung, was jetzt so Steff zum Thema Anderssein einfällt so, und was mir so zum Thema Anderssein einfällt. Und du hast ja auch schon was gesagt. Jetzt können wir das jetzt nochmal die nächsten 3,5 Stunden ausweisen. Genau. Wir haben jetzt schon mal so einen kleinen Überblick gegeben. Genau, ich fange jetzt an zu studieren, dann musst du jetzt alles jetzt strukturiert irgendwie so mit Einführung, Hauptteil, Schluss. Kannst du das bitte ausarbeiten? Auf maximal 3 Seiten. Okay. Damit auch schon klar ist, was ich studieren werde. Zumindest welchen Grad ich anstrebe. Also da, an den Gedanken, den du, Marlene, hattest, bin ich auch dann vorbeigeschlittert, kurzzeitig. Also sowohl an dem, was Steff meinte, als auch an deinen Gedanken. Finde ich beide total spannend. Und oh, jetzt habe ich schon wieder spannend gesagt. Das ist ja... Ich habe keine Spannbremse bekommen. Okay. Finde ich auch gut, irgendwie mal die eigene Sprache so ein bisschen zu überwachen. Ein anderes Wort als spannend einzuflechten. Würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber reden, tatsächlich. Weil ich glaube, dass man da noch ganz schön viel rausholen kann. Und über das Thema bin ich dann auch noch dazu gekommen, dass ich gerne auch auseinanderpflücken würde, wie eigentlich so verschiedene Formen von Anderssein bewertet werden, weil ich dachte, es gibt so Formen von Anderssein, die sind schlecht gesellschaftlich, also für die wird man eher diskriminiert oder eher blöd angeguckt oder hat halt aufgrund eines bestimmten Andersseins eher Nachteile als Vorteile. Oder die Vorteile fallen dann unter positive Diskriminierung oder sowas. Mhm. Und es gibt aber auch so einen etwas oberflächlicheren Anspruch von, wir müssen ja alle total individuell sein, also irgendwie anders sein. Mhm. Es ist ja total gut, sich zu unterscheiden von allen anderen. Und wenn man nicht so ein bisschen anders ist oder irgendwie sowas anderes hat, dann ist man total langweilig und spießig. Mhm. Und das fand ich spannend zu gucken, wer ist denn sozusagen so privilegiert, sich so anders sein dann auch in bestimmten Bereichen leisten zu können und wo kann ich mir zum Beispiel so anders sein gut leisten und welche anderen Formen von anders sein wiederum haben nicht so viel mit leisten zum Beispiel sich leisten können zu tun oder so. Also was mir jetzt spontan einfällt ist, was ja so ein total anerkanntes Anderssein ist oder so ein geschätztes Anderssein ist, wenn man da irgendwas leistet. Also Leute, die sich von der Masse unterscheiden, weil sie berühmt sind zum Beispiel. Weil sie irgendwie Schauspieler sind oder Regisseurinnen oder... Also eher berühmt sein als was leisten. Also zum Beispiel dadurch quasi irgendwas leisten und also indem sie was leisten, was dann sozusagen also nicht Leistung im Sinne von gut sein, sondern im Sinne von etwas tun, was dann sich von der Masse abhebt. Ja, gut, und also dann wenn sehr, sehr oft rezipiert und dafür, also und Leute das begeistert irgendwie aufnehmen oder so. Das ist ja eine Art von Anderssein, die jetzt nicht als abwertend wahrgenommen, also das ist ja eher was Tolles, dann anders zu sein, wenn man dann irgendwie berühmt ist für irgendwas. Also so ein Künstler-Anderssein, oder? Zum Beispiel, also ja, wobei dieses Künstler-Anderssein würde ich jetzt eher nochmal verstehen als so ein verschrobenes, im kleinen Kämmerlein vor sich hin kreativieren irgendwie, sondern also das ist vielleicht auch, aber da wird es dann schon schwierig, weil da gibt es auch Leute, die das ganz merkwürdig finden, so Leute, die so Künstler sind irgendwie. Also so, ja, sie Künstler so. Aber ich meinte jetzt tatsächlich eher wirklich so berühmte Leute. Justin Bieber. Finde ich aber auch eher merkwürdig. Ja gut, okay, du bist ja auch anders. Oh nein. nee, also ich glaube, nee, um da ich mal war ganz noch nicht kurz fertig. Entschuldigung. Ein anderes, also um das noch mehr so auf dieses Leistungsding vielleicht zu bringen, ist ja auch sowas wie zum Beispiel total Karriere gemacht zu haben und sich dann aufgrund der Karriere abzuheben von anderen, weil man halt irgendwie anders, also alle anderen hinter sich gelassen hat und auf der Karriereleiter ganz weit nach oben geklettert ist und jetzt irgendwie Chefin oder Chef von irgendeiner Firma ist oder halt mit irgendeiner cleveren Geschäftsidee sich halt zum Millionär gemacht hat oder so, dann ist man ja auch anders als, also ist man ja auch so ein Abheben vom Mainstream und dann das ist ja dann eine Art von Anderssein, die schon sehr positiv geguckt wird. Fällt mir nur gerade so als Beispiel ein für, okay, was ist denn so Anderssein, was positiv ist? Ökonomischer Erfolg. Vielleicht, ja. Ökonomischer Erfolg ist. Wobei, das finde ich lustig, weil ich das unter einem völlig anderen Begriff von Anderssein verstehen würde. Ja, bist du auch anders. Also es geht ja erstmal nur, also es ist auch spannend mal zu gucken, was gibt es eigentlich alles für Anderssein. Weil ich zum Beispiel mit so einem ökonomischen Erfolg ganz doll in Verbindung bringe, so diesen Anspruch von, jemand hat was geschafft, das können eigentlich alle schaffen. Also so ein, das ist ja so ein gesellschaftlicher Anspruch, der irgendwie geltend gemacht wird. Man muss nur, also jede Person ist ihres Glückes Schmied oder so, ne? Und wenn ich mich nur doll genug anstrenge, dann schaffe ich auch richtig große Sachen. Es gibt ja so eine Anrufung von in, was machst du denn da? Ich muss meine Beine ein bisschen hochkriegen, damit ich mich nicht die ganze Zeit so verrenken muss, um dich zu sehen. Ach so, so weil ich hier in einer Nische sitze. Was? Das ist die ökonomische Erfolge. Ökologische Nische. Das ist keine ökonomische Nische. Ökologische Nische. Das ist auch keine ökologische Nische, das ist eine Platzmangel-Nische. Aber die Karlauer werden wahrscheinlich... Das war jetzt überhaupt nicht als Karlauer. Ich weiß, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Karlauer diese Folge sehr... Also... Karlauer! Ach, furchtbar. Ich brauche jetzt mal eine. Also, um das nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Ich finde, das ist eine Form von Anderssein, die irgendwie nicht so richtig, in meinen Augen nicht so richtig zählt als Anderssein. Weil ich mit Anderssein verbinde, dass Leute darauf gucken und es nicht sein können oder wissentlich nicht sein können oder nicht sein wollen und so weiter. Jetzt verwende ich mich, das war nicht die richtige Erklärung. Das ist ja bei anderen Sachen auch so. Also was ich an der Form von ökonomischen Anderssein spannend finde, ist, dass es einem halt vorgespiegelt wird als was eigentlich alle sein sollten. Also was alle schaffen sollten. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich glaube schon, dass es sowas gibt wie diese Erzählung von, oder da würde ich dir zustimmen, es gibt diese Erzählung von, jede Person kann Karriere machen, die sind voll chancengleich und so. Außer vielleicht die armen Migranten, die haben es ein bisschen schwer mit der Chancengleichheit. Ist ja gerade so wieder so die große Debatte irgendwie. Ist ja immer, also mal so die Standarddebatte ist ja so die armen Migranten und Migrantinnen, die irgendwie nicht genug Chancen bekommen. Ne? Das war jetzt so viel Sand gemeint. Also das war nicht ernst gemeint, was ich gerade gesagt habe. Ja, wobei ich habe noch, die sagt es noch nicht gleich geredet. Also ich würde dir zustimmen, dass das auf jeden Fall so ist, dass die Erzählung ist, auch du kannst dich ökonomisch abheben von der Masse aufgrund deiner Leistung. Aber ich glaube nicht, dass einem das darüber vermittelt wird, dass das erstrebenswert, also dass es über dieses Abheben das erstrebenswert ist, das Abheben das erstrebenswerte ist. Das Abheben von der Masse, das, also sozusagen das Anderssein ist eigentlich nicht das Erstrebenswerte. Und ich glaube sehr wohl, dass Leute, die ich kenne keine Leute, die Karriere gemacht haben, ich kann es mir nur vorstellen, aber dass also die so Karriere gemacht haben, dass sie wirklich so total out of allem sind oder einfach wirklich Unterschiede zu wirklich vielen Menschen irgendwie haben aufgrund ihrer Leistungsgeschichten oder Karriere. Ich glaube schon, dass die sich echt anders fühlen. Und ich glaube, dass die auch echt hart dafür gearbeitet haben. Also vielleicht nicht alle, aber so, dass halt auch so dieses so sich abheben, abgrenzen und anders sein als alle anderen und sich auch einfach dann an einer gewissen Stelle dann auch darüber selber identifizieren, über dieses Anderssein. Und dann unterscheidet sich das an bestimmten Stellen gar nicht so doll von einem anderen Anderssein, so wie ich dich jetzt verstanden habe, wie du es vielleicht eher meintest, dass es so ein Anderssein ist, was gesellschaftlich nicht so anerkannt ist? Nee, das meinte ich gar nicht. Achso, nee. Okay. Ich glaube, wir haben auf verschiedenen Ebenen. Also mir ist gerade aufgefallen, wenn ich kurz einwerfen darf, dass diese Art von Erfolg, also es geht ja um Erfolg, Abheben durch Erfolge, und dass das eine Art von Anderssein oder Abgrenzung von irgendwie einer von dem Mittelmaß. Also ich meine, wir reden hier auch über sowas wie Normalverteilung und das, was irgendwie als Mittel gilt. Und dann sind halt irgendwie die Leute, die viel Geld haben oder die Leute, die große Karrieresprünge machen, die irgendwie, also so irgendwie in gesellschaftliche Position geraten. Halt dann einfach wenige. Dass das sehr, sehr zerbrechliche oder gefährdete oder unsichere Positionen sind, weil sie eben, sobald, was weiß ich, ein berühmter Sportler die Leistung nicht mehr bringen kann, ist zumindest diese Position als Sportler gefährdet. Dann kann man natürlich sagen, okay, er ist trotzdem vielleicht berühmt geworden und verliert deswegen jetzt nicht die komplette gesellschaftliche Position, aber eine Firma kann pleite gehen, Aktienkurse können irgendwie zusammenbrechen und also sowas, was so wirtschaftliche Sachen angeht oder auch Dinge, die dann auch so ganz dolle, hohe Leistungen gebaut sind. Also so auf ganz bestimmte Idealbedingungen vielleicht auch beruhen, sind dadurch ja einfach auch sehr gefährdet oder sehr zerbrechlich und damit unsicher. Ich glaube, und das macht für mich schon eine Form aus, die sich von anderen Dingen oder die sich von von anderen Formen des Andersseins unterscheidet. Es gibt Sachen, es gibt irgendwie anders Positionen, die also anders Bindestrich-Position. Nicht, dass mir hier grammatikalische Vorwürfe. Nein. Da muss man nichts leisten für. Die kannst du auch nicht loswerden. Also, und da musst du weder was für machen, noch brauchst du Angst haben, dass du es verlierst. So, ganz im Gegenteil, du kannst es gar nicht verlieren oder sowas. So, das meinte ich so. Es gibt eine Art, Form von Anderssein, die kann einem viel leichter vielleicht tatsächlich verloren gehen. Die kann man nur kurze Zeit besitzen. So, genauso weil es ein ökonomischer Erfolg ist, kann man eben diese Andersartigkeit dann auch nur besitzen, materiell. Und dadurch ist sie auch wieder verlustgefährdeter als vielleicht andere Andersartigkeiten. Also du unterscheidest jetzt in Anderssein durch anderes Haben und Anderssein durch Anderssein. Beziehungsweise, um dann nicht ganz so das andere Sein, um dann nicht ganz so essentialistisch zu sein, das andere Werden oder so. Ach, schön. Also, ja, wobei, ja. Also... Das sind Idealformen, die ich da beschreibe. So, ich würde schon sagen, es gibt Mischformen. Ich habe jetzt ja auch nur eine benannt in Andersartigkeit. Aber so, das war mir in den Sinn gekommen gerade. Also ich glaube schon, dass sich zum Beispiel viel Geld haben, auch wenn man es bald wieder verliert, schon auch in das Sein einschreibt. Man wird nicht mehr die Person sein, nachdem man das ganze Geld verloren hat, die man war, bevor man das ganze Geld bekommen hat. Ich würde dem auch widersprechen, weil... Ich habe dem gar nicht widersprochen. Ich würde dem widersprechen, weil es, glaube ich, an ganz vielen Stellen schon so ist, dass das, was sich so als Anderssein anfühlt, auch ein Anderssein, also dass das auch ein Anderssein ist, das sich aus sich selber generiert sozusagen oder das quasi gemacht ist an und nicht so oder dieses, was ich vorhin meinte, dass ich so dieses Selbstverständnis von irgendwie Anderssein so doll, also dass ich das so als Selbstverständnis irgendwie aufgebaut habe, so im Laufe meines Lebens, verstehe ich halt schon als ein Anderssein, was ich auch immer wieder auch füttere und damit auch immer wieder neu konstruiere und ich das wahrscheinlich auch an bestimmten Stellen einfach sein lassen könnte. Na, das, also den Punkt finde ich Nein. Spannend. Spannend. Können so einen Spannend-Button. Wir können auch so eine Kasse einführen. Und daraus dann immer Getränke bezahlen. Ah, super. Und daraus kaufen wir dann ein ganzes schön erarbeitetes Geld, um anders zu werden, muss dann in diese blöde Kaffeekasse. Ich dachte ja, wir können uns da vielleicht eher so ein Gerät kaufen. So ein Aufnahmegerät, so ein tolles Aufnahmegerät. Von unseren spannenden Euros. Genau. Super. Da müssen wir aber auch ein ganz spannendes Gerät kaufen. Also was ich sagen wollte ist, ich würde das gerne noch genauer auseinanderpflücken. Nämlich, ich glaube schon, das, was Steff gesagt hat, dass es sehr wichtig ist, weil es Formen des Andersseins gibt, die in die Körper mehr eingeschrieben sind oder einfach extrem eingeschrieben sind als andere Formen des Andersseins, die man tatsächlich nicht einfach so wieder loswerden kann. also die man nicht, wo man nicht sagen kann, so, ab morgen ist das alles nicht mehr so. Mhm. Und natürlich, trotzdem passiert das alles vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die das zu etwas anderem macht. Also klar, irgendwie nicht. Es gibt irgendwie diese Form von Anderssein und die ist so. Und das ändert sich nicht, sondern natürlich unterliegt das irgendwie dem gesellschaftlichen Konsens darüber, was anders ist und was normal ist und so weiter. Ne? Und dann finde ich, finde ich es immer mal wieder interessant zu gucken, dieser Punkt von an dem und dem Punkt bin ich anders und das unterfüttere ich und das könnte ich aber auch lassen. Finde ich interessant zu gucken, inwiefern das wirklich geht, das zu lassen. Oder inwiefern das nicht bedeutet, dass ich mich in dem Fall dann so verbiegen müsste, dass ich zum Beispiel total unglücklich werde oder sowas. Also ich hätte das Gefühl, ich würde ein ganzes Stück meiner Identität verlieren. Ja, das ist ja, das ist ja jetzt nicht so überlebensfördernd. Nee. Also ja, ich würde ja nicht recht. Ja. Also was ich, was mir da dazu einfällt, ist so eine Diskussion, die einfach immer mal wieder kommt, wo ich auch nie genau weiß, was soll ich dazu sagen, was meine ich eigentlich genau dazu oder was ist genau meine Position dazu oder wie kann ich das lösen, weiß ich einfach nicht, ist mir unklar. Jetzt um das mal relativ nah an unserem Alltag zu machen, irgendwie meinetwegen jetzt irgendwie lesbisch aussehen oder sowas. Oder öffentlich lesbisch sein oder sowas. Ist ein öffentliches Anderssein. Wo man aber sagen könnte, kann man ja lassen. Muss man ja nicht zeigen. Muss ja niemand mehr. Wo ich dann jetzt unabhängig davon, ob ich nun lesbisch bin oder nicht, wo ich mich fragen würde, würde ich das können? Also, beziehungsweise in meinem Fall dann vielleicht irgendwie so queer sein oder trans sein oder in unserem Fall queer sein oder poly sein oder. Wisst ihr, was ich meine? Also. Ich habe gerade so den Gedanken, ob es vielleicht so Sachen gibt, so Identitätsmerkmale, sag ich mal, wo es total schwierig ist, sie aufzugeben oder wo sich dieses, also wenn man jetzt mal überlegt, so, also wenn sich Identität auch ein bisschen aus so einem Anderssein oder wenn so ganz viele Aspekte von dem, was man so als Identität wahrnimmt, sich aus einem gefühlten Anderssein zu einem Art Mainstream, wobei ich diesen Begriff Mainstream, den wir so oft benutzen, auch nochmal so ein bisschen genauer begucken würde gerne. Also wenn das, also was du gerade gesagt hast, so trans sein, lesbisch sein, poly sein. Trans sein ist wahrscheinlich schon, müsste man gucken. Oder dein Trans sein, also so was du gerade so meinst, also das, was du, diese Begriffe, die du gerade gesagt hast, aus denen sich so auch Identität vielleicht generiert, die sich für mich so, ich sag's jetzt mal so, manifestieren in so einem, in so Begriffen, die auch irgendwie identitär besetzt sind. Ob es da tatsächlich so ist, dass dann das sich nicht so leicht anfühlt, sich da von zu verabschieden. Und dass es aber so andere Sachen gibt, die vielleicht einfach dann nicht so dieses, die sich nicht so in so Begriffen manifestieren. Und ich fühle mich trotzdem anders. Zum Beispiel. Muss ich mal kurz nachdenken, irgendwie ein etwas griffiges Beispiel zu nehmen. wenn ich ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen weit hergeholt oder ist gut. Als ich Abi gemacht habe, haben relativ viele Leute um mich herum relativ früh angefangen dafür zu lernen und haben irgendwie ganze Wochenenden sich vorgenommen, irgendwas zu lernen oder haben irgendwie so, das war so Thema, so Abi lernen und so und ich weiß noch, dass ich mir dann total komisch dabei vorkam, weil ich das überhaupt nicht gemacht habe und mich so anders gefühlt habe, weil ich das halt irgendwie nicht gemacht habe, also weil ich das nicht konnte oder weil ich keinen Bock darauf hatte und so. Und das ist jetzt nichts, wo ich jetzt das Gefühl hatte, so, das ist jetzt so meine Identität oder das ist jetzt nichts, was so was Manifestes, aber es ist trotzdem so ein anderes Verhalten. Und da ist ja dann schon so die Frage, inwieweit ich das nicht auch eher ändern könnte. Was ich nicht tun würde, weil ich dann halt eher aus so einem ich bin halt anders Ding irgendwie dann einfach dann so mein Ding gemacht habe und das finde ich jetzt Abi habe ich auch bestanden. Ja. Geklappt. Das finde ich jetzt ein etwas schwieriges Beispiel, weil sich das ja schon an einen Begriff knüpft. Das wäre ja irgendwie der Begriff Hochbegabung oder sowas. Und ja, dann das, den kannte ich aber damals nicht. Ja, das ist ja egal. Also ist ja egal, ob man den Begriff nun gerade kennt oder nicht, wenn sich das wenn das in so ein Bild reinpasst, dann ist es halt auch nicht damit getan, dann zu sagen, so vor der nächsten Klausur lerne ich aber genauso wie alle anderen, weil das ja an viel mehr Punkten im Leben nicht in ein System reinpasst, das ein so Normalität darstellt. Weil Normalität einfach nicht auf Hochbegabung ausgelegt ist, sondern und das kannst du meinetwegen irgendwo in irgendwelchen Bücher nachlesen, dass es relativ vielen Leuten so geht, die hochbegabt sind. Weil die immer wieder an bestimmten und auch immer wieder an den gleichen Ecken dann irgendwie dagegen knallen und nicht weiterkommen oder anders sind oder sowas. Das heißt, eigentlich gehört das ganz gut mit in diese ganze Gruppe von benennbaren Andersheiten. Aber gerade bei diesem, was du jetzt sagst mit dem Hochbegabung, das Interessante ist, dass dieses Wort Hochbegabung erst vor ganz kurzer Zeit überhaupt in meinem Leben angefangen hat, eine Rolle zu spielen. Und ich quasi erst dadurch, dass ich irgendwie mit bestimmten Leuten darüber gesprochen habe und so bestimmte Verhaltensmuster und so bestimmtes sich zu anderen fühlen oder sich in Gruppen irgendwie fühlen, was für eine Position man da so hat und so, dass ich da ganz viel erst sozusagen angefangen hat, um diesen Begriff zu kreisen oder sich in diesem Begriff irgendwie wiederzufinden. Und vorher war das einfach nur so ein diffuses Anderssein. Also es war halt eben nicht so was Identitäres. Im Gegenteil. Also das hat sich sozusagen erst dann, als es plötzlich ein Wort gab, zu einem hat sich das irgendwie so zusammengepuzzelt. Und so gibt es halt vielleicht auch noch andere Sachen, für die ich jetzt kein Wort habe, die sich aber trotzdem anders anfühlen. Also wo ich auch so ein anders sein Gefühl habe. Also die Theorie, die ich irgendwie gerade so irgendwie diffus in meinem Kopf sich zusammenbastelt, ist halt so die Idee von, ob es einen Unterschied macht, ob man quasi irgendeinen Begriff von anders, also eine bestimmte Art von Andersartigkeit irgendwie als Begriff zusammenfassen kann, der sich vielleicht dann noch mal identitär verwursten lässt, ob sich dann sozusagen das Anderssein gleich ganz anders anfühlt, als wenn man das nicht hat. Meinst du, wenn es Konzepte gibt, die das erklären? Genau. Danke. Ja. Ich meine, klar, es gibt für jedes anders. Ich denke schon, dass es für tatsächlich jedes Gefühl der Andersartigkeit von Anderssein oder zu was anderem gemacht werden Konzept gibt. Man kennt es nur vielleicht noch nicht. Ein gesellschaftliches Konzept, weil Menschen um einen rum auf einen reagieren und dann sagen irgendwie so, die ist aber arrogant irgendwie, setzt sich hier hin und irgendwie lernt nichts, während wir uns hier abrackern und oder dass dann irgendwie sowas wie Neid auf einmal da ist, mit dem sich irgendwie Leute auseinandersetzen müssen, weil sich irgendwie, die einen müssen total viel lernen, die anderen irgendwie können sich einfach irgendwo hinsetzen und eine Klausur schreiben und es wird auch gut, kommt was Gutes bei raus oder so. Also da wird ja auch, da wird man, bekommt man ja auch Positionen zugewiesen oder irgendwie reflektiert von. Oder man muss ja, also es muss ja noch nicht mal Kommunikation darüber stattfinden, sondern es gibt irgendwie die klare Ansage, auch von der Institution Schule aus, man muss sich hinsetzen, man muss viel lernen, man muss sich Zeit nehmen, man braucht irgendwie Lernstrukturen. Also man muss, es gibt Intensivphasen des Lernens bei so Vorbereitungen. So, und wenn man, sobald man irgendwie das nicht erfüllt, man merkt irgendwie, sei es jetzt irgendwie, ich habe keinen Bock oder ich bin zu faul oder ich brauche das einfach nicht, dann eckt man ja zumindest an. Oder merkt, dass irgendwie diese Anrufung, lerne, setz dich hin, nimm dir Zeit, nichts mit einem machen. Oder irgendwie, dass man sich nicht gemeint fühlt oder so. Oder nicht angesprochen fühlt. Naja. Konzepte eben. Bla. Nein, aber ich glaube, also so diese, ich glaube, von so von wegen, weil das eben ja auch so ein bisschen schwierig war, mit, dass es Begriffe gibt und für Identitäten und so was, könnte, also ist Konzepte nochmal ein bisschen pauschaler. Mhm. Also wir halten fest, es gibt Konzepte fürs Anderssein. Ich finde es auch schwierig, also nicht, dass ich nicht gerne irgendwie herumtheoretisiere, aber da das irgendwie, ich halte das schon für eine sehr hochkomplexe Angelegenheit und irgendwie als irgendwie so unter soziologischen Aspekten irgendwie gibt es so viele Theorien dazu. Oder nicht nur soziologischen, sondern irgendwie mehreren Wissenschaften, die ich irgendwie in mein Näschen reingesteckt habe, taucht das auf und sowas von, was bin ich, was ist das andere, irgendwie so als ganz simple Ausgangsstruktur. Oder dass so Abgrenzung total wichtig ist für eine Ich-Bildung. Und also so, dass ich es irgendwie schöner finde, wenn wir nochmal, wenn wir nochmal an irgendwas etwas Greifbareren irgendwie mal ein bisschen noch rumwerkeln könnten. Weil es ist so schwimmend. Also so, wir bewegen uns auf so vielen Ebenen gerade gleichzeitig rum. Ja, wir bleiben auch gar nicht durcheinander irgendwie. Bei den Ebenen. Wir bleiben ja auch gar nicht da. Wir flutschen ja schon wieder weiter. Ja, eben. Also da, ich glaube, das finde ich gerade ein bisschen anstrengend. Ich bin ja gerade nicht so ganz hinter hier. Oder weil so irgendwie dieses anders, diese, also ich habe Zweifel, dass wir in dieser Folge, also dass wir es irgendwie, dass es innerhalb einer Podcast-Folge zu machen ist, dass wir das irgendwie so hinkommen, dass dass so dieses, wie, dass wir erklären können, wie anders entsteht oder funktioniert. So ein bisschen schwierig ist sowohl irgendwie dieses so, ich fühle mich anders, ich war in meinem Leben schon immer anders, was bedeutet anders in Gesellschaft, wodurch entsteht anders. Also so, ich merke einfach so, das dreht sich einfach immer sofort weiter, sei es dann irgendwie dieses ökonomische Anderssein, da ist jetzt irgendwie der mega erfolgreiche Firmenchef, der dann dadurch anders ist, dass er irgendwie innerhalb von 2 Jahren 30 Milliarden Euro irgendwie auf einmal verdient hat durch irgendeinen unglaublichen Erfolg. Dadurch anders ist und dann aber aussteigt. Damit auch wieder anders ist. Oder sowas. Und also da denke ich so, dieses so, ja, also wo soll es hin? Was, wo wollen wir hin damit? Ich glaube, mir fehlt gerade so ein bisschen unser Boden Es tut mir leid, wenn es so eine Richtung eingenommen hat, es ist nicht mein Interesse zu klären, was anders ist. Nee, also mein Anspruch ist das auch überhaupt nicht. Ja, darum geht es ja nicht, ob das jetzt unser Anspruch ist, sondern es war eher ein Eindämmen von irgendwie, sollten aufpassen, dass wir uns nicht in zu großen Kreisen bewegen. Ein Antrag. Nee, das ist auch gar nicht das traue ich mir auch gar nicht zu. Ja. Also, was soll ich dazu sagen, zu dem Ganzen anders sein? Ach, ich traue uns das schon zu, aber... Aber nicht jetzt. Eben, ich glaube, dafür ist es zu lauschig. Also, ich war auch schon immer anders. Ich frage mich ja manchmal, ob es Leute gibt, die das nicht von sich sagen. Ja. Meinst du? Ich glaube ja. Also ich würde es nicht von mir behaupten, dass ich immer anders bin. Oder schon immer anders war. Weil, also ich glaube, es funktioniert nicht. Ich glaube, es gibt Erfahrungen. Aber du hast doch gerade gesagt, du warst ja, schon. Ja, das war aus Spaß. Also es gibt Lebensjahre, in denen ich kein Bewusstsein, sondern ich hatte. Deswegen kann ich auch mich die ersten Lebensjahre an nichts erinnern. Und dadurch kann ich dann auch nicht sagen, dass ich schon immer anders war. Ja, aber bist du deine Erinnerung zurück? Nee. Ein ganz normales Mädchen. Also ich glaube, wer behauptet, schon immer anders gewesen zu sein, lügt, weil es nicht funktioniert. Wie du schon sagtest, das ist einfach, dass man immer mal, also dass man meistens dann doch immer zu irgendwelchen Mehrheiten gehört. Und zwar immer. Es gibt immer die Gruppe, zu der man dann irgendwie zugeordnet wird. Aber es gibt verschiedene Situationen. Also sowas wie in meiner Kindheit eine Anderserfahrung dadurch, dass ich die Einzige war in meinem Umfeld, die bei einer alleinerziehenden Mutter gelebt hat. Das war schon mal eine Andersartigkeit. Das war eine... Da clashten Normalitätsvorstellungen irgendwie von die Kids in meiner Klasse hatten ihre Normvorstellung oder ihre Normerfahrung und ich hatte meine Normerfahrung. War auch nicht tragisch. Also so, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie problematisiert wurde. Und trotzdem macht es ja was mit einem. Zum Beispiel, dass dadurch meine Vorstellung von wie Familie zu sein hat und wie das ideal ist oder was funktionieren kann oder was nicht oder was lebbar ist, also eher so was lebbar ist, schon an dem Punkt aufgeweicht zum Beispiel in sehr jungen Jahren. Und das begleitet, also das ist auf jeden Fall, das ist schon mal ein sehr starker Startpunkt gewesen, so, was sozusagen was einen offen macht für andere Erlebnisse. Was dich offen macht. Und was so dieses alle Menschen sind anders angeht, hat es ja auch was mit vielleicht damit zu tun, wie sehr man das für sich selbst dann zulassen kann. Weil im Gegensatz zu uns, die das extrem cool finden, anders zu sein, gibt es ja dann irgendwie Leute, die das total beängstigend finden. Bloß nicht anders zu sein. Und dann ja irgendwie extrem viel Energien aufwenden, das dann unsichtbar zu machen. Oder zu deckeln oder sowas. Dass es keine Abweichung gibt, obwohl es eigentlich total spannende, dadurch total spannende Biografien unsichtbar gemacht werden und so. Also da ist halt so, da ach, da kommt schon wieder eine Ursprungsfrage auf. Was ist das? Wir Welche Ursprungsfrage? Ja, wo dann zum Beispiel die Linie verläuft zwischen diesem Offensein für eigene Brüche oder Untiefen oder Abweichungen. Was hat das mit Ursprungs? Naja, es ist wieder so ein Herleitungsding von wo verläuft dann die wodurch wird dann aus, also wodurch wird man angeregt, das zu tun oder nicht zu tun, sich irgendwie anders zu verorten oder nicht, mit dem Anderssein umzugehen oder eben nicht, oder eben, es ist halt dann nicht Anderssein. Es geht dann eben gar nicht um das, was wir jetzt unter Anderssein, nein, es geht schon, also, das, was wir alles jetzt mal ganz pauschal unter Anderssein gefasst haben, bedeutet ja vielleicht mal runtergebrochen ganz viele unterschiedliche Dinge. Mhm. So, zum Beispiel, Brüche in Lebensbiografien oder Unfälle, körperliche Einschränkungen, modische Entgleisung. Du meinst jetzt auf uns drei bezogen, oder? Nee. Nee. Nee, ich steig erstmal aus. Tut mir leid, ich bin erstmal draußen. Warum? Ich komme gerade nicht mehr. Ich glaube, ich würde gerne mal einen anderen Punkt setzen. Ich mache hier erstmal einen Strich. Einen Cut. Ja gut, dann erzähle ich noch so ein bisschen was aus meinem Leben. Falls euch noch irgendwas einfällt, unterbrecht mich dann einfach. So. Bitte. Ich mache jetzt echt nur so ein bisschen erstmal Lückenfüller und mal gucken, wo wir dann hinkommen. Also ich glaube, also so, wenn ich so über Anderssein nachdenke, dann gibt es einfach so ein paar sehr sichtbare Dinge, die mir dann einfallen. Also sowas wie alleinerziehende Mutter. Jetzt bist du doch wieder bei dir. Ja, sag ich. Ach doch. So, ich ja. Erzähle jetzt okay. Ganz schwank aus meinem Leben. Dann im Grundschulalter mit entsprechender körperlicher Statur kurze Haare zu haben und damit als Junge gelesen zu werden. Oder als burschikoses Mädchen oder dafür, also sozusagen erste gesellschaftliche Sanktionierungen zu spüren, weil das mir nicht ich durfte es zwar machen, aber man hat es mir nicht durchgehen lassen, also so, ich durfte zwar so existieren, aber nicht unkommentiert. Mhm. So. Was gibt es denn noch so? Naja, zum Beispiel sich der heterosexuellen Matrix entziehen, indem man quasi keine Beziehung führt. So, keinerlei romantische Beziehung. Damit gerade dann nochmal so im pubertierenden Alter von 12 bis 20 auch rausfallen. Weil sozusagen alle um einen rum, oder es ist ja einfach total vordergründig irgendwie, dass es das wichtig, also dass es total wichtig ist und dass darüber ganz viel Selbstwertgefühl und Identität und sowas produziert wird und auch Anerkennung, eine Beziehung zu führen. Bestenfalls eine heterosexuelle. So. In dem Alter glaube ich schon sehr bestenfalls, oder? Ja. In der Schulzeit. Mhm. Schon eher angebracht, würde ich sagen. Und damit, da war das wiederum eher ein Unsichtbarwerden als ja, als so eine Art soziales, sexuelles Individuum irgendwie unsichtbar zu werden und dass es einfach überhaupt gar kein Thema ist, ob ich eine Beziehung habe oder nicht. Also das war dann nochmal eine andere Erfahrung von, ich hatte auch dann zu dem Zeit, also ich hatte in dieser Zeit die meiste Zeit dann nicht kurze Haare. Habe sozusagen mein Bestes oder Schlimmstes versucht, was man so im pubertierenden Alter versuchen kann, um sich irgendwie anzupassen. Und dann aber, also dann zu merken, dass die, dass es eine andere Form von also zwar ein Gefühl von, irgendwie ist da was anders, oder irgendwie scheine ich da ja, kann ich da nicht dem Mehrheits agieren, mich anschließen oder Teil davon sein. Und das eben nach dem kritischen Kommentieren und Verboten oder also so irgendwie das, was so an negativen Kommentaren irgendwie kommt, wenn man sich nicht geschlechtskonform kleidet oder darstellt. Dann unsichtbar zu werden. So, dann noch durch ein sehr durch eine sehr große Familientragödie meinem 18. Geburtstag rum. Das war auf jeden Fall auch nochmal ein ganz großer Anderssein-Pool, aus dem ich dann schöpfen konnte, weil sowohl öffentliches Interesse darauf gelenkt wurde, als auch einfach meine Lebensumstände sich drastisch verändert haben. Auch was irgendwie Verantwortung und sowas angeht, dass das irgendwie ein, dass ich mich dann zu an manchen Stellen dann irgendwie so gereift bin, dass innerlich, dass das dann irgendwie so Schule oder irgendwie Gleichaltrige, dass sich da so Lebenswelten so verändert haben, dass dann einfach so diese, dass ich mich innerhalb von dieser Schulwelt und dem, was da Leuten wichtig ist und sowas, anders gefühlt habe. Ach, jetzt bin ich auch noch Langzeitstudentin. Das ist auch anders sein. Da wird man wiederum mehr gesellschaftlich sanktioniert für. Auch von Leuten, die man zum Beispiel gar nicht so kennt oder sowas, haben meistens eine sehr negative Meinung gegenüber Langzeitstudierenden. So. Und halt noch der ganze Queer-Kram. Der ganze Kühlkram. Ich kann zum Beispiel meine Sexualität gar nicht mehr einordnen. Das ist sehr anders. Also ich habe keine, lustigerweise gibt es kein Konzept dafür, außer queer. Und das zählt auch nur, weil es so schön schwammig ist. Ja, genau. Und also das ist tatsächlich, da kann ich queer auch nur als Umbrella-Term benutzen, weil es irgendwie so, ja, ich bin homo, bi, hetero, wie du willst, schwul-lesbisch. Gibt leider gar nicht so viel. Das finde ich, dazu fällt mir ja ein, in der LMAC ist ja gerade diese Umfrage, ne? Dieser Fragebogen, ja. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe es schon ausgefüllt. Sehr gut. Du hast es schon ausgefüllt? Ja, im Internet. Ich bin, Können wir auch nochmal verlinken zu der Studie? Ja, können wir mal machen. Das ist eine Umfrage von Les Migras zu Mehrfachdiskriminierung beziehungsweise nicht einfach Diskriminierung. Da geht es halt darum, dass Leute ein Vielfaches an Identität haben und nicht aufgrund eines einzigen Merkmals diskriminiert werden, sondern aufgrund verschiedener Aspekte ihrer selbst. Yeah. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da schon relativ doll um sexuelle Orientierung und kultureller Hintergrund das irgendwie so einschießt. Also das passt ja auch ganz gut zu dem. Also ich habe das so verstanden, dass es schon so ein bisschen politisch in die Richtung geht, diese ganze dieser Debatte entgegenzusetzen. So auf der einen Seite gibt es Homophobie und auf der anderen Seite gibt es Rassismus oder in Homokreisen ja tatsächlich nochmal verstärkt so Islamophobie. Und ich glaube, da politisch geht das so ein bisschen in die Richtung zu gucken, so sowas so den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ja, das habe ich auch so ein bisschen so verstanden. Ja. Aber das wolltest du wahrscheinlich gar nicht. Was wolltest du sagen dazu? Dazu wollte ich sagen, dass das leider, also aus meinem Standpunkt aus, leider sehr doll so, es geht ja relativ viel dann so um lesbische Lebensbereiche. Und das finde ich, da hatte ich dann das Gefühl so, wie ordne ich das denn ein? Da hatte ich auch kurzzeitig diesen Begriff von, was so Sexualität oder sowas angeht. Ja, ich hatte auch so meine Schwierigkeiten. Das ist extrem schwierig. Diesen Fragebogen auszufüllen. Ich habe ihn trotzdem ausgefüllt, so gut ich konnte, aber ich habe auch ganz oft das Gefühl gehabt, obwohl sie wirklich schon probiert haben, es möglichst breit zu machen. Sie haben es ganz breit gemacht, ja. Trotzdem hat es nicht gereicht, um mich da wieder zu finden. Und ich könnte mir gut vorstellen, also ich bin jetzt weiß, ich kann mir total gut vorstellen, dass es irgendwie dann für die vielen Fragen um Ethnizität oder Aussehen nach Hautfarbe oder sowas ähnlich. Wenn man denn anfängt zu sagen, so, es gibt nicht nur ein Merkmal, weswegen ich diskriminiert werde, das ist dann echt, dass man dann echt irgendwie gucken muss, dass man sich begrenzt und trotzdem so das zulässt, das irgendwie noch auszufüllen. Und nicht zu sagen, so, nee, also wenn ihr jetzt irgendwie mit Vielfalt anfangt, dann passe ich da jetzt gar nicht mehr rein. Ja. Das jetzt nur als Feedback, also so ein. Aber das war ein guter Punkt. Also auch nochmal rückblickend. Oder nochmal rückwirkend jetzt auf das, was ich gesagt habe, irgendwie eben darauf hinzuweisen, dass ich mich dann die ganze Zeit eben als Mehrheitsdeutsche mit irgendwie weißer Hautfarbe auf zum Beispiel einem Gymnasium rumgetrieben habe oder in einer deutschen Kleinstadt, was offensichtlich auch gereicht hat für mich, um mich da irgendwie einigermaßen sicher durchzubewegen und irgendwie zwar aufzufallen an manchen Stellen, aufzufallen oder rauszufallen, aber halt nicht so weit, dass ich zum Beispiel ernsthaft, also doll angefeindet wurde oder doll ausgeschlossen wurde oder sowas, sondern es hat dann immer schon noch gereicht, um irgendwie drin zu sein. Also es war dann halt zwar schon irgendwie so dieses Innere von, das passt, also so ein Gefühl von, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. und viele Fragezeichen werden produziert in mir. Aber an den Stellen bedeutet Anderssein eben zum Beispiel, bedeutet halt nicht irgendwie aus solchen Zusammenhängen draußen zu sein. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich irgendwie mich zu einer großen Mehrheit zählen konnte. Einer privilegierten Mehrheit. Ich glaube, bei mir hat so, wenn ich so überlege, was so mir so an Anderssein, was es so gibt oder gab, dann in Verbindung mit dem, wo ich zur Mehrheit gehöre, könnte man wahrscheinlich irgendwie ganz gut für so einzelne Situationen sagen, so an der Stelle hat zum Beispiel Weißsein eine Diskriminierung aufgefangen. Also ich wurde diskriminiert wegen oder irgendwie angegangen wegen irgendwas. Und dann gab es irgendwie Faktor Weißsein oder Faktor fließend Deutsch können oder was auch immer, das dann wiederum bestimmte Sachen wieder abschwächt. Oder früher Mädchen sein oder sowas hat auch teilweise bestimmte Situationen abgeschwächt, was natürlich auch natürlich auch irgendwie noch eine andere Form von Fragwürdigkeit. finde ich für mich insofern überlegenswert, dass welche Teile von meinen Mehrheitszugehörigkeiten halt mir sozusagen helfen, durch den Alltag zu kommen, finde ich behaltenswert sozusagen. Das wäre dann der Punkt, den Marlene ganz am Anfang meinte, beim Anderssein und beim Diskriminiertwerden oder so, oder beim Auffallen nicht zu vergessen, wo man nicht auffällt oder wo man nicht diskriminiert wird oder wo man Privilegien hat oder so. Hm. Und ich merke zum Beispiel teilweise auch, dass ich damit auch Situationen abschwäche. Also, dass ich womit? Mit einem privilegiert sein. Oder ich merke es neuerdings sehr doll an Trans. Ich glaube, Trans ist da auch so ein bisschen prädestiniert dafür, weil es an manchen Stellen so durchgeht, also so durchwitscht, weil es irgendwie dann nicht festzunageln ist auf irgendwas, sondern zu allem Möglichen gehören kann, oder sagen wir mal zu zwei Sachen gehören kann oder so. Und da merke ich manchmal, wie ich ganz aktiv das ausspiele in Situationen, in denen es irgendwie schwierig werden könnte. Ich dann ganz aktiv mir sozusagen, wenn ich keine Lust auf Konfrontation habe oder Schiss habe, dass irgendwas passieren könnte oder einer Diskriminierung aus dem Weg gehen möchte oder sowas, dass ich tatsächlich dann einen Aspekt hervorkrame, der dann irgendwie passen kann und dazu führen könnte, dass sozusagen die Diskriminierung abgeschwächt wird oder dass die Gefahr abgeschwächt wird oder sowas. Aktive Normalisierung. Genau, ich betreibe aktive Normalisierung. Allerdings in alle möglichen Richtungen. Also das ist dann halt auch aktive, fluide Normalisierung. Keine Sorge, nicht immer. Ich gehe nicht ständig jeden Konflikt aus dem Weg. Jetzt bin ich irgendwie mehr so beim Gleichsein gelandet, ne? Oh, das ist schön eigentlich auch gar nicht so doof. Oder gar nicht so. Das ist wichtig. Ja. Was mir eben noch so bei deine Worte sinnierend in den Sinn kam, ist das ja auch mit gleich und anders, so in Homo, Paul, das ja total häufig vorkommt. Und zwar beide Wörter. Also so dieses halt irgendwie über gleichgeschlechtliche Liebe und sowas. Gleiche Rechte. Gleiche Rechte, genau. Anders als die anderen. Und eben anders als die anderen. Also auch immer dieses anders leben, anders lieben. Also so diese ganzen Sprüche, aber eben ganz doll darüber, damit verhandeln. Na, das ist wahrscheinlich tatsächlich dieses Individualisierungsding, ne? Alle anders, alle gleich. Also das ist ja immer, das ist ja so die Parole für alles. So. Und vor allem für diese ganze schwul-lesbische Gleichberechtigungsbewegung. Ganz doll. Was meinst du jetzt damit? Meinst du den Punkt, dass Leute, die zu einer Gruppe von anderen gehören, gleich gemacht werden? Oder? Nee, dieses Individualisierungsding, was du vorhin meinst, dass halt irgendwie wir ja in so einer Zeit leben, in der so Individualisierung so total wichtig so. Ist. Und das ist ja aber immer dieses gleiche Rechte für alle, aber alle sind eigentlich anders. Mhm. Alle unterscheiden sich voneinander, alle sind individuell. Ja, das passt auch zu einem Gedanken, den ich dringend behalten wollte. Deswegen hatte ich ihn auch schnell auf den Zettel gekritzelt, damit ich nicht vergesse. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen, deswegen muss ich gucken. Aber er passt dazu, so. Oder? Das kannst du noch sagen. Ja, er passt dazu. Erzähl, was hast du denn aufgeschrieben? Und so habe ich mir notiert, dass er auch so eine Stelle ist, bei der man dann sagen kann, dass eben anders sein oder als anders markiert sein oder sich anders zu verorten, dennoch ja eine Form ist, um drinnen zu bleiben. Also anders bedeutet nicht dringend rausfallen, weil sobald irgendwie was als anders betitelt ist, wird es irgendwie eingewoben im Verhältnis dann zu dem, was als Norm gilt und damit aber dann wieder drin ist. Also das dachte ich jetzt noch bei diesen gleichen Rechte für alle, auch wenn es dann nochmal besondere Andersartigkeiten gibt, für die es dann aber auch Rechte geben soll. Also dass dann quasi das andere inkludiert wird. In das Gleiche. Ja, oder darüber, dass es dann Konzepte von Anderssein gibt. Dass wir Begriffe haben für Anderssein. Und also, dass solange es irgendwie dann eben diese Konzepte gibt, das immer noch eine Form ist von noch in einer Logik bleiben. Mhm. Also du meinst, Anderssein ist dann besser als unverständlich sein, zum Beispiel. Ja. Wäre vielleicht so ein Intersex-Argument oder sowas, ne? Solange das irgendwie. Zum Beispiel, ja. Solange man damit gar nichts anfangen kann, muss es irgendwie verändert werden. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es so dieses. Man erwirbt sich so im Laufe des Lebens so immer mehr Konzepte. Eignen sich so immer mehr Konzepte an, die dann immer mehr einschließen. So an, was es nicht alles gibt. So. Also mir passiert das ja schon auch relativ häufig an bestimmten Stellen, wenn ich irgendwas erzähle, was jetzt sich vielleicht unterscheidet von anderen Lebensformen, dass ich dann nach Begriffen gefragt werde. Oder eben da gefragt wird, was da so für Begrifflichkeiten irgendwie passen könnten oder so. Benennbar ist wahrscheinlich dann das Stichwort. Sprechbar. Sein, markierbar sein irgendwie. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist dieses nach anderen suchen. Häufchen bilden, Koalitionen bilden, Verbündete suchen. Also das finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt mal noch mal so ein bisschen nicht auf dieses wo sind wir eigentlich gleich drauf gucken, sondern nochmal auf dieses, wo sind wir anders, dann ist es für mich schon auch immer wichtig, Leute zu finden, wo ich Sachen von mir wiederfinde, um mich auszutauschen, um mich mal nicht anders zu fühlen, zum Beispiel. Ja, oder halt mit Leuten was zu tun zu haben, die das Gefühl kennen oder sowas. Ja. Hatten wir ja aus der letzten Folge jetzt zum Beispiel nochmal, um das nochmal aufzugreifen, so dieses relativ häufiges Phänomen ist ja, wenn man sich, wenn ich, oder kenne ich von anderen auch, wenn man jetzt so als deutsche Person in sich im nicht deutschen Ausland befindet, dass dann plötzlich so die Katze rein, wo? Ist die Katze drin? Das müssen wir wahrscheinlich gleich wieder raus. Ed Kleifen. dass so sowas wie, was weiß ich, die Leute, die sich dann irgendwie aus einem Land irgendwie in einem anderen Land befinden, sich dann so suchen. Und dann, also ich kenne das von mir, als ich in Kopenhagen gelebt habe, habe ich auch Kontakt zu Deutschen gesucht. Oder auch ich bin auch in Dänemark aufs Internat gegangen, davor noch, bevor ich in Kopenhagen gelebt habe. Und auch da hat sich mein engeres soziales Netz hauptsächlich aus Deutschen zusammengesetzt. Und so. Also das ist, und das gibt es ja schon auch sehr, also an allen möglichen Stellen irgendwie so. Das hat ja auch was mit, was ist vertraut zu tun. Oder wo muss man nicht so viel erklären oder ähnliches. Ja. Ich glaube, für mich ist so das, was ich an Gleichen bei anderen Menschen suche, ist, dass sie die Welt nicht für normal halten. Das ist sehr wichtig. Dafür habe ich dann, das ist so mein Punkt, wo ich irgendwie Gleichheit drin sehe. Was halt dann auch wieder so mit Erfahrungen und Perspektiven zu tun hat. Ich glaube, ich werde immer mehr so ein Fan von in den Situationen direkt gucken, was gerade gleich oder was anders ist. Gar nicht so. Gar nicht so pauschal. Ich habe das einfach schon so häufig gehabt, dass nach diesen Konzepten oder Identitätsgewurscheln, dass mir da eine Gleichheit spiegelt wurde, die dann einfach überhaupt nicht funktioniert hat, oder die dann wiederum mit ganz, also wo das Konzept dann wiederum mit ganz verschiedenen Aspekten gefüllt war, dass das überhaupt nicht, dass das gar nicht gleich war eigentlich. Das Mikrofon wohl so gut ist, dass sie das Schnurren der Kleifo. Was ist das Schnurren der Kleifo offen? Ich glaube, dafür ist ein bisschen weit weg. Ja, ja. Ich glaube auch. Müssen sie Dollar Crown. Oder sie muss uns was sagen. Jetzt geht sie weg. Jetzt möchte sie sagen, ich mach mal die Tür. Das ist ein Zeichen. Sie möchte nicht was sagen. Ach ja, es ist wirklich ein sperriges Thema, finde ich. Stelle ich so fest. Ich glaube, ich stelle doch nochmal fest, auch nach dem, was du gesagt hast, Steff, dass ich da irgendwie mich unterscheide irgendwie von auch so von der Entwicklung irgendwie oder von dem Entwickeln von so einem eigenen Selbstverständnis Und dass das bei mir echt ganz doll auf Ich bin anders sich manifestiert hat irgendwie oder sich so darauf ganz viel aufgebaut hat. Also ich hatte dann, ich habe mich überhaupt nicht geschlechtskonform verhalten in meiner Kindheit und Pubertät und tue es an ganz vielen Stellen auch heute ja auch nicht so, aber irgendwie bewusster, keine Ahnung. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dafür gemaßregelt worden zu sein. Was ich, glaube ich, nicht daran liegt, dass es nicht passiert ist, sondern dass ich es einfach nicht gehört habe. Hm. Weil es, also ich habe echt total früh irgendwie so ein totales Abgrenzungsding irgendwie am Laufen gehabt und habe da ganz viel auch ignoriert an Anrufungen oder so oder an Erwartungen und so. Und alles immer über so, also ich habe mich damit auch überhaupt nicht gut gefühlt. Im Gegenteil, ich fand das dann auch immer total blöd und wäre gerne auch an ganz vielen Stellen ganz ähnlich gewesen und so und habe mich auch total danach gesehnt. Aber gleichzeitig war mir irgendwie da auch eigentlich schon immer klar gewesen, dass das nicht funktionieren wird. Und ich das einfach auch eigentlich auch nicht wollte. Aber ich glaube, mir wurden da auch an ganz vielen Stellen auch viele Freiheiten gelassen. Wo vielleicht, oder ich habe sie mir genommen auch vielleicht, wo andere vielleicht schneller in ihre Schranken gewiesen wurden, um nicht aufzufallen oder um nicht rauszufallen oder so. Und vielleicht finde ich es deswegen auch so einen interessanten Punkt, zu gucken, an welchen Stellen ich denn nicht anders bin. Vielleicht ist mir das deswegen auch so wichtig, irgendwie da drauf zu gucken, weil es was ist, womit ich mich ganz lange überhaupt nicht beschäftigt habe, weil ich mich so damit beschäftigt habe, anders zu sein, dass ich nicht da drauf geguckt habe, wo ich denn gleich bin. Was ja, wie ich finde, wirklich eine sehr arrogante Haltung ist, sich immer hinzustellen und zu sagen, ich bin anders. Weil man sich davon ja auch damit ja auch total abhebt und gar nicht mit ich bin besser, sondern wirklich so, für mich gelten die Regeln nicht. Und ich. Und sowas. Und das ist das finde ich eigentlich auch eher unsympathisch. Wenn man nicht irgendwann an den Punkt kommt zu sehen, ich bin auch einfach mal verdammt gleich an ganz vielen Stellen. Da sind ganz schön viele Regeln, die für mich gelten. Hm. Ja. Hm. Die ich auch annehme und die für mich total selbstverständlich sind und so. Hm. Und die sind halt, Überraschung, Überraschung, für mich auch wirklich sehr, sehr viel weniger greifbar und sichtbar und benennbar. Also ich kann jetzt sagen, ich bin mehrheitsdeutsch, ich bin weiß, ich passe auf der Straße als Frau sehr unhinterfragt und solche Sachen, das kann ich halt so benennen, weil ich das halt gelernt habe in einer guten queeren Erziehung so. Gesund. Ich habe so, ne, ich laufe auf zwei Beinen, ich habe irgendwie alle Gliedmaßen an mir. Ich unterscheide mich jetzt nicht von Artikulation oder so großartig von anderen. Ich spreche keinen Dialekt, also oder jedenfalls keinen eindeutigen, nicht mehr. Ja, da habe ich mich angepasst tatsächlich, ja stimmt. Habe ich tatsächlich sehr bewusst einen Dialekt abgelegt. Möchtest du gerne ein bisschen Mate? Mhm. Bitte schön. Danke. Ja, ist echt, finde ich echt sehr viel schwieriger. Ich hatte das auch zu sehen. Entschuldigung. Nee, Punkt. So was meine Gleichheitserfahrung angeht, hatte ich auch Das fand ich auch sehr spannend. Das geht ja bei mir auch schon relativ lange, dass ich mich damit beschäftige, sowas. Wo bin ich denn gleich und bin ich privilegiert und bla bla. Das geht also auch schon eine Weile und ich kenne mich da auch schon eine Weile, aber am Anfang fand ich es extrem überraschend und gruselig, dass ich da auch dass so Einsicht in, oh, hier bin ich gleich, für mich eine echt schmerzhafte Erfahrung war. Und das fand ich sehr, auch nicht so sympathisch, aber muss man wahrscheinlich durch. Oder muss ich durch als privilegierte Person so schmerzhafte Erfahrungen von sich nicht unterscheiden. Also ich fand's, also für mich war es überraschend, wie viel dann doch daran hängt, beziehungsweise wie viel Gefühl das dann ausgelöst hat, sich einzugestehen, so, ich unterscheide mich nicht an dieser Stelle. Was glaubst du, ist denn dann das Schmerzhafte daran? Dass irgendwie so dieses... Also für mich war es auf jeden Fall, also mehrere Sachen. Einmal glaube ich schon so ein individuelles Ding, weil ich schon glaube, dass ich glaube einfach, das liegt in unserer Gesellschaft ziemlich doll drin, so dieser Anspruch, individuell zu sein. Beziehungsweise offensichtlich aus der Schicht, aus der ich komme, ist es wichtig, jemand Individuelles zu sein. Und ich glaube auch das, was ich so mitgekriegt habe in meiner Erziehung oder sowas, ist auch sowas von, ich bin da irgendwie, ich weiß, worum es geht und ich bin irgendwie bewusst oder sowas. Ich habe so Durchblick oder so. Mhm. Und dann an den Punkt zu kommen, zu sagen so, Pustekuchen. Ja, es war, glaube ich, einfach so eine sehr typische Erfahrung von dem Verlust einer privilegierten Position. Oder nicht dem Verlust einer privilegierten Position, sondern mit dem Einsehen, dass man privilegiert ist, der Verlust eines vermeintlich unschuldigen Nutzens der Privilegien oder so. Ja. Das ist wahrscheinlich das Schmerzhafte, denke ich. Also zu merken, so, da hängt ganz schön viel dran, was ich da mache. Oder ich glaube, das. Also dann, das sind dann halt sowohl irgendwie der Verlust dieser Unschuld ist schmerzhaft, als auch das Einsehen, was Schuld ist ein schwieriges Wort, finde ich, weil Unschuld eben auch nicht passend ist, aber das Gefühl davon eher passt. Sowohl das, also sowohl der Verlust irgendwie dieses Nichtwissens, als auch so ein Einsehen in, was eigentlich alles in meinem Namen passiert, fand ich schmerzhaft. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, weil ich jetzt einen ganz schön beantworten Satz gesagt habe. Das muss ich erstmal den Faden wiederfinden. war es aber ungefähr das Schmerzhafte daran. Hat ja auch noch was mit Verantwortung zu tun, also so, dass man nochmal auf so eine verantwortungsvolle Position auch gestoßen wird. Ich kann, also was so diesen Verlust, der, also ich kenne das auch, dieses Gefühl von, da hat man so eine total positive Individualität für sich. Irgendwie, man durchblickt eben die Welt auch, wie sie so funktioniert, hat man schon gereilt. Und dann hat man auch noch irgendwie, habe ich auch noch irgendwie erkannt, so, boah, ich bin auch irgendwie voll subversiv auch unterwegs und finde voll, ohne es zu wissen, gehe ich auch irgendwie subversiv mit Geschlecht um und kann das jetzt auch noch theoretisch untermauern und auch noch pflegen und verfeinern oder irgendwie da ausprobieren und so und erlangen da irgendwie Wissen darüber und auch in welcher positiven Tradition ich mich damit stelle und also so irgendwie so, da ist dann auch immer so ganz viel, bekommt irgendwie so diese Seite von Individualität dann irgendwie so positive Unterfütterung. Und aber eben auch dann dieser Punkt von, dass dafür auch eine privilegierte Position nötig ist, um das irgendwie so auskosten zu können. Finde ich, bringt eben dann auch, also eben diesen Punkt von Verantwortung, den ich meinte, halt dann mit irgendwie sowohl sich dann auch hinzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen und damit umzugehen. Und sich halt sozusagen nicht nur mit dem Teil dass der positiven Individualität irgendwie zu schmücken, in Anführungszeichen. Also es bedeutet, ich möchte keines von beiden Sachen total positiv oder negativ jetzt hinstellen, weil es funktioniert auch nicht. Also es funktioniert dann auch nicht mit Erfahrung von wann fühlt sich was gut an, wann fühlt sich was weniger gut an, weil es sich für mich auch gleichzeitig total gut angefühlt hat. Einen breiteren Blick oder einen differenzierten Blick auf irgendwie Welt zu bekommen, auch eben durch diesen Aspekt von ich bin gerade an meinen privilegierten Stellen verantwortlich, damit irgendwie auch offen oder produktiv, kritisch, politisch umzugehen. Mhm. Aber erstmal denkt man wahrscheinlich schon erstmal, oh nee. Schade. War ein Versuch wert. Schade. Mist. Nächster Anlauf. Und es gibt auch Punkte, an denen ich einfach denke, also wo ich dann auch denke, so, ach, es wäre auch schön, so oh, mal normal sein. Also das, an die Punkte komme ich schon auch, wenn es einfach dann gerade mal aus irgendwelchen Gründen anstrengend ist oder mal irgendwie genervt ist, denke ich mir so, ach, oh, könnte ja dann doch mal irgendwie ganz nett sein, einfach mal so zu existieren. Also ich halte den Gedankengang auch nicht lange durch, aber er fängt halt dann irgendwann an und dann komme ich beim zweiten oder dritten Gedankensatz, komme ich dann schon dazu, naja, will ich das wirklich? Nee. Aber so dieses... Es würde einfach sehr vieles auch unanstrengender machen, ne? Mhm. Was? Mal kurz normal zu sein. Nee, aber geht natürlich nicht. Also, kann ja auch Sachen nicht rückgängig machen und ich würde wahrscheinlich beim näheren drüber nachdenken auch dann eher Verluste beklagen, als mich dann darüber zu freuen, dass ich jetzt durchgehe. Aber ganz am Anfang, Steff, meinst du, wie so deine Position des Andersseins sich auch wieder, oder anders angerufen werdens, sich auch wieder rückbezüglich auf dich überträgt und du dann anders, so ein anderes Selbstbild entwirfst von dir, was manchmal over the top ist. Und ich glaube, an dem Punkt ist es zum Beispiel bei mir, wo ich das merke, dass das so ein Punkt ist, der mich teilweise nervt an mir selbst, weil ich offensichtlich einfach so lange so als anders angerufen wurde und mich so lange schon als so anders durch die Welt bewege oder anders agiere oder was auch immer, dass zum Beispiel ich merke, dass ich mir so eine total kritische Weltsicht angewöhnt habe und tendenziell auf Sachen eher negativ reagiere. Oder nicht negativ, sondern ich stelle Sachen immer erstmal in Frage. Und das, oder nicht immer, ne? Aber vieles, was mir so begegnet, hinterfrage ich. Oder gucke ich erstmal, wo der Haken an der Sache ist oder sowas. Und da merke ich manchmal, häufig in Gesprächen mit anderen, wenn wir bei irgendeinem Thema sind und Leute reden über das Thema und ich merke, ich bin auf einer ganz anderen Ebene als die und hinterfrage, was wir darüber reden oder sowas, da merke ich dann, das ist so ein Aspekt von in so einem Clinch mit der Welt liegen. Aufgrund deines Andersseins vermute ich mal, der mich teilweise einfach wahnsinnig macht, weil er mich total nervt. Ja. Weil ich es nicht, also das ist, glaube ich, so ein Punkt von, ich kann ganz schlecht mal was gut sein lassen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein, also ich glaube, das ist so ein zu viel des Guten, wo ich manchmal denke, boah, jetzt mal Pause. Ja, also ich merke das so beim, was so sich auf Menschen einlassen oder auf Menschen zugehen oder sowas angeht, dass, also dass ich da auch merke, dass ich da zum Beispiel einfach verschlossener bin, weil ich dann eben so, zu sehr skeptisch bin oder erstmal denke so, ich lasse mich jetzt nicht auf diese Person ein oder ich öffne mich nicht dieser Person gegenüber oder verschließe mich eher, um dann Konflikten aus dem Weg zu gehen, weil ich dann irgendwie denke, oh nee, ich habe aber, ich, wenn das jetzt ein anstrengendes Gespräch wird, dann habe ich da keine Lust drauf oder ich habe Angst, dass ich irgendwie dann eine Meinung höre, die ich dann total ätzend finde oder sowas. Mhm. Und das war's, wenn man das einfach dann häufiger als Einstellung gegenüber von Menschen hat, dann lernt man einfach auch mal weniger Menschen dadurch kennen. Ja, das ist eine Erfahrung, ja. Und also ich habe, mir ist dann meine Mitbewohnerin eingefallen, die dann wiederum so ein komplett offener, friedfertiger Mensch ist und irgendwie mit jedem Leuten irgendwie noch Gespräche anfängt und sowas und dadurch aber auch einfach eine sehr große Fülle an total schönen Geschichten dabei hat. Und sie dann immer noch auch differenziert sein kann, so, ja gut, irgendwie klar war, also so irgendwie das klar ist, es ist jetzt nicht die mega queere Person gewesen, aber es war dann eben jemand, der trotzdem nett war oder sozusagen auch trotzdem, also auch irgendwie noch mit Grenzen einer anderen Person irgendwie umgehen konnte oder vielleicht an den und den Stellen es vielleicht nicht durchgängig angenehm war, aber trotzdem irgendwie ein interessantes Gespräch dabei zustande kam oder interessante Aspekte einer Person zum Vorschein kamen. Auch aufgrund von irgendwie, sie präsentiert eine Form von Andersartigkeit, was dann wiederum einer anderen Person erleichtert, von sich was preiszugeben, jetzt mal doll ausgeschmückt gesagt oder halt einfach irgendwie damit umzugehen und dass natürlich irgendwie nicht nur Schwachmaten unterwegs sind, die einfach nur darauf warten, irgendwie einen total blöden Kommentar zu geben. Den Verdacht habe ich auch schon seit längerem, dass Queer auch ganz schön arrogant macht. Und dass es ganz schön gefährlich ist, finde ich. Also mir sind, also ich finde die Arroganz eher unsympathisch. Und ich glaube, das ist auch so die Selbstmaßregelung, die ich irgendwie am meisten bei mir feststelle. Dieses irgendwie so, naja, dieses Abgrenzen, dieses Anderssein, dieses, oh, ich hab's voll geblickt mit den Geschlechtern und so, ne? Und die ganzen Machtverhältnisse und was weiß ich, so alles und so. Und da sozusagen sich aus so einer, eigentlich so diesen totalen Anspruch auf Vielfältigkeit zu haben, aber eigentlich diese Vielfältigkeit überhaupt nicht sehen wollen. Weil dann nämlich so diese ganzen... Weil da noch so üble Sachen mit dranhängen an dieser Vielfältigkeit. Naja, also eben diese ganzen... Weil natürlich kann man irgendwie durch die Welt laufen und irgendwie ständig überall irgendwie den ganzen Sexismus und die Homophobie und irgendwie die ganzen... Diese ganzen armen Leute, die sich noch nie über Geschlecht Gedanken gemacht haben und dann so in ihren Geschlechterstereotypen verhangen sind und so. Also man kann da ja so wunderbare Bilder entwerfen. So, ne? Und das, das finde ich eigentlich total erstrebenswert. Dass, nicht, also ich finde das für mich gerade sehr erstrebenswert, mich da auch ein bisschen zu öffnen. Irgendwie. Und, oder, so, oder was mir eben noch eingefallen ist, was du meintest, Joke, dieses... dass du so total kritisch bist und so erstmal immer alles hinterfragst und irgendwie sehr, sehr kritisch auf Positionen drauf guckst. Das war ja was, als ich dich kennengelernt habe, was ich ja unglaublich toll fand. Ne? Also ich fand das ja unglaublich toll, dass du irgendwie immer so alles so total hinterfragt hast und da so die die immer noch irgendwie so den kritischen Blick auf egal was es war, irgendwie mit einem total klugen theoretischen Konzept untermauert irgendwie dann so von dir geben konntest. Und das und muss früher gewesen sein. Ich würde gerade sagen, das musst du doch jetzt dringend neutralisieren. Was, ich? Und das, also das jetzt, also jetzt nicht nur bei dir, aber auch bei, also bei anderen Leuten, aber da du zufällig sitzt, irgendwie kann ich es auch an dir festmachen. Ich fand das ja irgendwie dann alles unglaublich befreiend und so. Ne? Also jetzt nicht nur, wie gesagt, jetzt nicht nur, es klingt jetzt so nach so einer Joke-Show, also das war jetzt gar nicht so gemeint, aber ich fand es schon auch einfach eine Zeit lang sehr befreiend, einfach dann so, wie, ich darf alles hinterfragen, alles, ja, ich darf für alles irgendwie Zweifel anwenden, also nicht, dass ich das nicht vorher auch getan hätte, aber so dieses, so diesen Freifahrtsschein zu bekommen, so alles immer zu hinterfragen und sich irgendwie zu überlegen, wie könnte es denn anders sein und woran könnte es denn noch hängen, außer dem, das ist so, womit ich mich noch nie zufrieden gegeben habe mit einem, das ist so. Aber so das nochmal so zu erweitern, irgendwie, das fand ich unglaublich. Also fand ich sehr bereichernd für mein Leben so. Und man hat ja auch immer Stoff zum Denken dann. Das ist ja sehr praktisch irgendwie. Man hat immer was für den Kopf und kann halt immer darüber nachdenken, okay, wo kommt denn jetzt das Konzept her? Oder wie kann jetzt die und die Situation irgendwie beguckt werden und so. Und, aber es macht halt auch einfach echt so eine Abgrenzung. Und wenn man nicht aufpasst, und ich glaube schon, dass ich auch an ganz vielen Stellen da auch nicht aufgepasst habe, kann das auch ganz schnell in so eine arrogante, wenn man dann mal so eine Weile über bestimmte Dinge nachgedacht hat und über bestimmte Sachen einfach viel diskutiert hat und so, kann das schon auch so eine arrogante Haltung hervorrufen, die ich schon auch jetzt auch wieder aktiver probiere einzureißen oder eben dann auch mal so dieses Einlassen mal wieder so ein bisschen mehr zu, also so zuzulassen auch und mich eben mir dann vielleicht auch deine Mitbewohnerin dann so ein bisschen als Vorbild zu nehmen, als so, hey, irgendwie, es ist auch einfach, mit queer steht und fällt nicht die Welt, ja. Also es ist so, gibt noch vieles, vieles andere, was irgendwie sich irgendwie was beguckenswert ist und so. Und man muss sich dafür deswegen ja nicht aufgeben oder so. Das ist irgendwie, ja. Und das hat ja auch, ne, also jetzt mit diesem, auch mit diesem Anderssein-Thema irgendwie zusammenhängen, irgendwie dieses, nicht nur auf so einer Position, also vielleicht sogar nicht nur dieses, hey, wo bin ich denn überall gleich und wo bin ich und sehe sozusagen meine privilegierten Positionen nicht, was sicherlich wichtig ist, das zu begucken und da irgendwie so die auch die eigenen Machtpositionen irgendwie zu betrachten und auch das Gleichsein irgendwie zuzulassen, irgendwie auf so einer, ich werde einfach nicht überall diskriminiert, Schiene so, aber auch das vielleicht auch ein bisschen als, ich finde es auch gut, das als was Positives zu sehen, irgendwie dieses, ich bin nicht immer anders. Es gibt Anknüpfungspunkte an alles Mögliche und ja, genau. Punkt. So. Plädoyer, fertig. Wobei ich dann jetzt noch mal daran hänge, an diesem sich dann wiederum Peergroups zu suchen oder eben so Koalitionen zu suchen und so, da macht man sich ja wieder gleich. Also das ist ja so, spätestens da ist dann irgendwie auch, ist dann auch an ganz vielen Stellen auch schon wieder vorbei mit dem Anderssein. Naja. Jein. Also ich erlebe so in der Peer Group, die ich mir zusammengesucht habe, eher, dass Anderssein auch geschätzt wird oder so Unterschiede halt auch Raum haben dürfen. Und dass so ein Gleichsein eher nach so, das was wir vorhin schon mal hatten, dass ich mir Gleichsein suche auf einer Ebene, wo ich nicht so Basics diskutieren muss. Aber trotzdem halt ganz viel anders sein zulassen kann. Aber ist man dann, ist es dann nicht so ein Verbundensein in der Andersartigkeit? Ja, aber das finde ich okay. Also, warum denn nicht? Oder so ein, also wenn Gleichsein aufgrund von Andersartigkeit? Das ist jetzt sehr philosophisch, ne? Also ich finde, wenn Aber auch schon dreiviertel Mate getrunken. Kann auch philosophisch werden. Also ich finde es okay, wenn jetzt mehrere Leute in den Tisch zusammenpacken, weil sie merken, dass sie miteinander ganz gut umgehen können und sich auch so lassen können, erstmal wie sie sind. Auch wenn sie unterschiedlich sind, finde ich schon okay. Kann man mal machen. Mhm. Das ist auch gar keine Wertung. Ist ja eher die Frage, lässt sich das dann einfach unter gleich packen? Also ob das einfach ist es, hängt es dann an dem Begriff, dass es dann nicht so passt mit dem gleich? Mhm. Oder ist es so diese Frage, okay, was davon ist denn dann gleich? Ist es dann eben zum Beispiel eine Grundhaltung gleich von ich kann respektvoll mit einer anderen Person umgehen, also erstmal grobe Basis, Ausgang von ich bin mir bewusst, dass ich meine Grenzen habe und ich bin mir bewusst, dass andere Menschen andere Grenzen haben. So, und dass man irgendwie trotzdem auch mit unterschiedlichen Meinungen und Selbstverständnissen und Ansichten und Perspektiven, solange man irgendwie respektvoll miteinander umgeht, schon ganz schön viel irgendwie auf einer Augenhöhe irgendwie miteinander klarkommt oder auch was Gutes entstehen kann da drin. Sind wir jetzt wieder bei Praxen gelandet, irgendwie, ne? Cool. alle gleiche Praxen. Also ich merke, dass jetzt, wo ich so ein bisschen darüber nachdenke, dass ich mich an vielen Stellen auch irgendwie bei so diesen Schlagworten Beziehungsformen, sexuelle Identität und sowas schon ganz schön eingekuschelt habe in so einer Idee von, es ist so anders, dass und auch so, aber ja, gut, schon auch aus Erfahrung heraus, so dieses, es ist so anders, es trifft in 99,9% der Fälle einfach auf ein, ach, das ist ja interessant, was mich schon auch ängstlich macht. Also ich merke halt, was du halt auch schon meintest, irgendwie, dass du dann irgendwie auch bestimmte Themen nicht ansprichst oder einfach dich an bestimmten Stellen abgrenzt, also prophylaktisch quasi abgrenzt. Und das ist ja aber auch eigentlich so ein ganz schönes, also für mich fühlt sich das gerade so auch ein bisschen an wie so ein eingekuschelt sein irgendwie oder so eingenistet haben in so einem Selbstverständnis von, das ist so anders, es wird sowieso irgendwie auf Unverständnis treffen oder ich werde auf bestimmte Menschengruppen vielleicht auch einfach gar nicht zugehen oder darüber sprechen oder so. Oder wenn ich das tue, dann mache ich das mit so einem inneren, ich rüste mich schon mal gegen alle Eventualitäten, die jetzt passieren und entwerfe so Strategien, was ich ja auch eigentlich eine ganz gute Idee finde, so Strategien zu entwerfen, um nicht so komplett unvorbereitet in Diskriminierungssituationen zu geraten. Aber irgendwie verbaut es auch eigentlich ganz schön viel. So dieses Abgrenzen durch ich bin so anders. Ich weiß jetzt schon, wenn ich diese Andersartigkeit, also bestimmte Arten von Andersartigkeiten auf den Tisch lege, dann muss ich darüber diskutieren. Kann aber auch wieder, ich mumpf hier mal so ein bisschen rum. Ich wollte auch mal einfach die Liste zeigen. Wir können teilen. Ja, oh, das ist ganz der Hälfte von meinem ein bisschen Hash. Ah. Nein, vielleicht kein Herz. Nein. Nein. Kein Herz für Joko. Okay. Also, wenn man es mal nicht so doll betrachtet unter dem Aspekt, dass ich mich dann abgrenze oder das Gefühl habe, ich muss mich jetzt irgendwie abgrenzen oder verschließen gegenüber einer Person. Was dann Beziehungsform angeht. Oder ich rüste mich jetzt deswegen. Das ist ja dann auch eine Art von Abgrenzung, weil ich ja dann davon ausgehe, dass die Person Komisches mit anfängt. mit dieser Information, dass irgendwie die Beziehungsform vielleicht nicht der Norm entspricht oder so. Also man kann ja auch da wiederum respektvoll mit umgehen. Also sowas wie zum Beispiel, man kann auch, also so ich denke, man kann sich dann auch, oder ich könnte mir auch einfach entspannt versuchen vorzustellen, okay, es ist mir, also das kann auch eine Entspannung bedeuten, wenn ich weiß, irgendwie ist okay. Ich gehe erstmal davon aus, dass mein Gegenüber jetzt nicht so viel damit anfangen kann, mit der Information irgendwie, ich habe. Ich habe eine Beziehung mit zwei Menschen. Was das vielleicht dann Fragen bedeutet oder sowas. Und dass es ja auch wiederum auch eine respektvolle Vorkehrung sein kann, dass ich mir einfach auch schon Sachen überlege oder die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, für diese Situation benutze. Damit ich zum Beispiel nicht total ausraste, nur weil die Person nochmal nachfragt. Oder sowas. Also so, ich mache ja dadurch auch was möglich, wenn ich irgendwie erstmal irgendwie ruhig und selbstverständlich sage, ich bin mit zwei Menschen gleichzeitig zusammen. Nicht unsicher, sondern das einfach irgendwie so hinstelle, dass es halt irgendwie, dass ich damit signalisiere, so da ist jetzt irgendwie noch möglich, irgendwas möglich. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm. Zustimmendes Brummen. Na plus, ich finde, das kann schon sich auch an die Tagesform anpassen. Also ja, ich finde es gut, immer offen zu bleiben und immer darauf zu achten, jetzt nicht so sich festzufahren auf eine Schiene, nur noch Abwehr oder sowas. Aber sorry, wenn einfach in 90% der Fälle irgendeine dumme Antwort kommt, dann ist es ja auch okay, sich dann auch mal den einen Kontakt durch die Lappen gehen zu lassen, weil man vielleicht gerade an diesem Tag keine Lust mehr hat, den nächsten dummen Kommentar zu hören. Und dann ist es halt so. Und dann finde ich das aber auch okay, dass dann halt, das kommt dann halt mit. An irgendeinem anderen Tag bist du dann halt anders drauf und besser drauf und dann kannst du auch drei blöde Kommentare wegwischen und dann trotzdem auf die vierte Person immer noch total offen zugehen oder so. Also, so das eigene Anderssein so vor sich herzutragen, muss ja auch nicht heißen, dass man das so total ungeschützt macht. Sondern man kann ja mit den Erfahrungen, die man so mitnimmt, das so behandeln, dass Leute damit dann auch irgendwie zwar umgehen können, aber nicht zu weit an einen rankommen. Das wird jetzt so ein bisschen abstrakt alles, ne? Ja. Ich verstehe schon. Man muss ja nicht so tun, als sei es das allererste Mal, dass man sowas erzählt. Ja, oder halt so, oder das nicht nur als eine Entschuldigung. Nur um sich nicht zu verbauen oder so. Nee, das schaffe ich auch gar nicht. Es muss ja sowas, muss ja auch noch nicht mal irgendwie jetzt denn so eine Outings-Charakter sein. Also das dann so, das gibt es dann diese Gesprächssituation. Und innerhalb dieser Situation outet man sich dann als was auch immer. Das ist so schön, ist das auch immer. Als bei. sondern dass es ganz bestimmte Gründe hat oder dass ich irgendwie deutlich andere Gründe habe, als jetzt irgendwie zu sagen, ich bin anders. Dass ich solche Informationen von mir gebe. Weil es einfach gerade irgendeine Notwendigkeit gibt, irgendwie diese Informationen klarzustellen. Oder es einfach ein Austausch ist, diese Information irgendwie nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang auftaucht, einfach als ich bin mit meiner Beziehung, die aus zwei Personen besteht, in den Urlaub gefahren oder sowas. Also irgendwie ein Also ich habe auch gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Kind irgendwie auch noch häufiger als eh schon zuvor, was so Dreierbeziehungen angeht, diese kaltschnäuzige Selbstverständlichkeit schätzen gelernt, sich irgendwie durch die Gegend zu bewegen. Und dass das auch wenn man das am Anfang, oder auch wenn ich das am Anfang vielleicht nochmal bewusster gemacht habe, da so, also sozusagen aktiv selbstverständlich, mir sozusagen so ein bisschen Selbstverständlichkeit vorgegaukelt habe im Auftreten, das dann aber auch zu einer tatsächlichen Entspannung geführt hat. Dass ich ohne groß nachzudenken das als Selbstverständlichkeit auch von mir geben kann. Und so. Und durch das Kind hat sich das halt einfach nochmal innerhalb von kurzer Zeit, glaube ich, nochmal irgendwie wiederholt oder gezeigt, irgendwie so, dass so ganz viele neue Räume sich aufgetan haben und irgendwie da aufzutreten, auch Sachen gar nicht zu benennen oder sowas und trotzdem aber nicht das Gefühl zu haben, da irgendwie was zurückzuhalten oder sowas. Ich frage mich jetzt gerade, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Das ist nicht, dass man es nicht so outing-mäßig machen muss. Genau, ja. Genau. Auch so in Bezug auf diesen, auf den Kommentar. So dieses. Welchen Kommentar? Den Kommentar, der dazu geführt hat, dass wir das Thema heute haben. Nein, ich trage es nicht vor mir her. Oder ich bestehe nicht drauf. Oder so. Also so, es ist ja nicht so dieses, ich setze mich nicht hin und sage, hallo, ich bin Steff und ich bin anders. Willst du das mal machen, bitte? Ich glaube, ich gründe den Club der anonymen Andersartigen. Und also so eben, was ja auch immer wieder, das ist ja auch so klassische Reaktion auf so Christopher Street Day-mäßig und sowas. Die können doch zu Hause machen, was sie wollen, die müssen es ja nicht irgendwie so, müssen das ja nicht so zeigen. So darauf beharren und das dann irgendwie nochmal so extra machen in der Öffentlichkeit. So, sie können doch machen, was sie wollen, das ist doch irgendwie. Also so dieses so zur Schau stellen, sich da besonders nochmal als anders präsentieren oder so. So funktioniert das ja auch nicht. Ich glaube, das sind schon die besonders privilegierten Positionen, die das dann praktizieren. Diese mega, hyper, über Andersartigkeit. Naja, aber auch in einem sehr geschützten Rahmen, der total anerkannt ist. Ja. Also CSD ist ja nun nicht gerade irgendwie, ist ja total, das läuft in der Tagesschau. Das ist so Mainstream. Also das ist nun wirklich kein Mainstream, ja. Warst du fertig? Ja, das war auch dieser CSD-Exkurs war auch tatsächlich nur nochmal so ein, das ist ja auch gesellschaftlich immer wieder verwandt, also so als Kritikpunkt auftaucht. Das, glaube ich, mir ging es mehr so um diesen Kritikpunkt von, ihr tragt doch da was zur Schau. Habt euch doch nicht so. Was du gerade gesagt hast mit diesem Outen, ne? Oder dass man das dann nicht so outing-mäßig machen muss. Ich habe gerade mal so drüber nachgedacht, für mich fühlt sich das immer nach Outen an. Immer. Also es gibt echt wenig Situationen, also wo ich nicht das Gefühl habe, ich oute mich gerade. Also wo ich nicht vorher drüber nachdenke, sage ich das jetzt, sage ich jetzt nicht, was sage ich, wie sage ich es, also was auch immer. Bye. Es ist immer ein Outen und es ist immer ein Abwägen. An den Stellen, an denen ich mich als anders fühle. Und das gibt Sachen, da fällt es mir leichter, weil ich nicht das Gefühl habe oder keine Befürchtung habe, Diskriminierung aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt was sage, zum Opfer zu fallen. Zum Beispiel Ossi sein, im Westen leben und Ossi sein, ist irgendwie jetzt was, wo ich meine, okay, es ist irgendwie anders und ich beharre da auch drauf, irgendwie, dass es anders ist und dass ich einfach bestimmte Erfahrungen nicht gemacht habe oder eben andere Erfahrungen gemacht habe und so, aber das ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, so, das ist, habe ich jetzt irgendwie, wenn ich das jetzt erzähle, habe ich keine, irgendwie das Gefühl, irgendwie Diskriminierung zu befürchten. Ja, das schon, aber auch das dann, irgendwie fühle ich mich da gewappneter, keine Ahnung, also irgendwie bin ich da nicht so empfindlich. An anderen Stellen bin ich da schon empfindlicher und das ist immer outen. Also ich kann das nicht ohne diesen Outing-Aspekt, kann ich bei den Dingen, ne, also diese, die ich jetzt so als anders, wo ich so als anders markiert werde oder mich selber auch markiere, so, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Lustigerweise funktioniert es halt immer genau dann total gut, wenn ich dann so einen blinden Fleck entwickle für so, also was ich auch in der letzten Folge schon mal gesagt habe, dass ich Ewigkeiten habe ich auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie auf diesem Tablet irgendwie auffallen könnten. Also, was, wenn man das mal betrachtet, eigentlich relativ offensichtlich irgendwie war, dass wir vielleicht an bestimmten Stellen tatsächlich total aufgefallen sind. Auf die Idee bin ich wirklich nicht gekommen. So, also, keine Ahnung warum nicht, aber ich habe auch nichts gesagt. Also, ich glaube, es geht dann vielleicht ums Sagen. So, irgendwas sagen, irgendwas von sich erzählen oder so. Funktioniert irgendwie nicht. Aber kriege ich nicht hin. Es fühlt sich immer nach Outing an. Das heißt, dass er dann Andersartigkeit ganz viel über Sprache dann funktioniert. Naja, nicht immer. Es gibt auch bestimmt Anderssein, was nicht über Sprache funktioniert. Nee, ich meine jetzt zum Beispiel dann dein Anderssein. Oder ja, mein Anderssein für dich irgendwie Anderssein bedeuten können. Dann eben viel, weil sie eben aus den unterschiedlichsten Gründen nicht sichtbar sind. Oder das finde ich nicht sichtbar, sondern irgendwie sich normativen Blicken entziehend, eher so. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ist ein Ausdruckssternchen? Ja. Heisch. Ja. Ich möchte für Y auch noch ein Sternchen haben. Ja, Y. Ausdrucksternchen. Steff schon zwei Sternchen. Ja, das also so, das ist so, das ist ja eben dann nochmal als Erweiterung oder so, es ja dann eben auch Andersartigkeiten gibt, wenn Andersartigkeit ein komisches Wort ist. Anderse. Du kriegst keinen Ausdruckssternchen. Andersmarkierungen. Kicksstattsternchen. Also dass sozusagen auch da das Privileg des Outings entzogen ist. Weil es dann Dinge gibt, die vom normativen Blick erfasst und sofort zugeordnet werden können, zumindest. Also so im Glauben, ja. dass es jetzt irgendwie eine eindeutige Zuordnung gibt. Dass es eben gar kein Outing mehr bedarf. Ja, verknüpfe ich ganz doll mit Femsein. So dieses, ich sehe so, also für die Leute, die mich noch nie gesehen haben, ich kann so durch die Straße laufen und ich falle, wenn ich jetzt hier irgendwie auf der Straße durch die Gegend laufe, erstmal überhaupt nicht auf. In den meisten Fällen. So. Also bin visuell jetzt nicht sonderlich, unterscheide ich mich nicht sonderlich von weder im Klamottenstil noch in Hautfarbe noch in Haarfrisur. Wie gesagt, alle Gliedmaßen da, die so für gewöhnlich für wichtig erachtet werden und so. Also es ist irgendwie erstmal alles so nicht sonderlich individuell, ne? Was jetzt, also so, was man so als individuell bezeichnet wird. So, das, ja, das ist wahrscheinlich auch echt ein Privileg, was ich da. Aber ja, an bestimmten Stellen Privileg und an bestimmten Stellen aber auch irgendwie schon eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung. Wobei natürlich immer die Frage ist, wie du das ja auch schon vorher meintest, irgendwie, inwieweit das tatsächlich bewusste Entscheidungen sind, die ich da getroffen habe, oder inwieweit ich eigentlich eher mit bestimmten Konsequenzen lebe. Also ich habe mich ja nicht entschieden irgendwie, ich laufe jetzt als Femme durch die Welt, weil ich dann nicht mehr auffalle oder so. Das ist ja im Gegenteil. Ich habe ja dann immer eher so dieses Ding von, fände es ja eigentlich an manchen Stellen eigentlich ziemlich gut, wenn ich auffallen würde. Aber dummerweise sind halt viele Dinge, die ich mir halt so als das gefällt mir gut ausgesucht habe, eher unauffällig, erstmal visuell. Aber ich muss erstmal mich auch nicht rechtfertigen für irgendwas. Vielleicht ist das dann auch so dieses, Ich habe halt nicht, ich sehe halt einfach erstmal nicht aus wie so die klassische Klischee-Lesbe. Und deswegen ist es jedes Mal für mich ein Outing, wenn ich sage, meine Freundin. Mhm. Und vielleicht ist es dann vielleicht bei dir nicht so ein Aussteff, bei dir nicht so ein Outing, wenn du sagst, meine Freundin, weil du eh schon davon ausgehst, dass alle davon ausgehen, dass du eine Freundin hast. Und dann ist es vielleicht das Outing, wenn du jetzt sagst, mein Freund. Und irgendwie Leute alle schreien. Ja, oder? Also, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das ist ja spannend. Du kannst ja dann zur Beruhigung hinterher schicken. Ich habe auch noch eine Freundin. Ah. Bisexuell. Oh. Erst so kurz. Kurz verlassen. Guck mal, wartet ja die Kleidung vor der Tür. Ich möchte noch mal ins Mikro schnurren. Nein, das noch mal. Zum Training. Ich musste auch mal an meine spätpubertierenden Gedanken denken. Was für ein Satz. Was für eine schöne Einleitung. Ich muss immer sofort sein. Ah! Oh. Ich hatte, also das war ein Effekt, der bei mir eingesetzt hat. Auch unglaublich komische Abgrenzung. Das war noch weit, bevor irgendwie queer durch mein Leben gestapft ist. Ganz zu Beginn meiner Zeit hier in Hamburg, also die ersten Male, bei denen ich mich über den Unicampus bewegt habe. Und ich fand das so, was ich so total komisch fand, war diese Individualität, die irgendwie ja auch dann so als Habitus, so individuell sein, also für Studierende ja auch so gilt, dass irgendwie halt dann diese jungen Erwachsenen auch alle so ihre komischen Stile haben und entwickeln und modisch, vintage, was weiß ich was, und dass ich das total ätzend fand. Also ich fand diese Art von im krampfhaft individuell sein wollen, so gleich aussehen oder auf ihre Art gleich zu sein, fand ich total ätzend damals. Wann? Als ich frisch an die Uni kam, das war auch noch kurz, also auch noch bevor ich angefangen habe zu studieren dort, sondern wirklich so die ersten Campus-Erlebnisse. Ich finde jetzt die Studierenden aus anderen Gründen. Jetzt sind die da jetzt in größerer Masse durch die Gegend. Aber es war so ein. Und ich weiß auch nicht, worin ich dann eigentlich den Unterschied zur Schule gemacht habe. Was sich bei mir direkt aneinander angeschlossen hat. Dass ich jetzt. Solche Gedankengänge hatte ich. Während der Schulzeit nicht. Aber vielleicht hatte ich auch noch mal das Gefühl, ich müsste mich von diesem Schlag Studierenden, von dieser Gruppe Studierende irgendwie mich abgrenzen und mich da, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, da so drin aufzugehen oder sowas. Ich fand das eher komisch. Aber ich weiß nicht warum. Und ich finde die Gedanken auch komisch, die ich da hatte. Also es ist. Aber was so Individualität und irgendwie das sind so ein Gleichsein in Individualität oder dringend individuell sein. Damit irgendwie war etwas, worüber ich dann so gestolpert bin. Das finde ich jetzt in der Schanze immer noch ätzend. Du bist ja bissig. Ja. Die Schanze ist übrigens ein Stadtteil in Hamburg. Der Juppie-Stadtteil. Mittlerweile ja, ist ziemlich dunkel. Einmal im Jahr gibt es dann. Total gentrifiziert, hey. Einmal im Jahr gibt es dann noch so einen kleinen Schaukampf. So. Also, vielleicht. Also, ich meine, da geht es um Style und Mode und sowas. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das. An der Uni. Beides. Ich glaube, es geht um beides. Weil so dieser Gedanke, ich glaube, den Gedanken, den ich da immer habe, ist so, vor einem Jahr hättet ihr darüber noch total gelacht, wenn jemand so rumgelaufen wäre und jetzt tragt ihr das selbst. Und Entschuldigung. Das ist irgendwie ein... Jetzt noch, also... Da, und da noch jenseits meiner Meinung, ob ich das jetzt irgendwie schön finde oder nicht, sondern einfach nur ein... Es sind dann die ausgefallenen Nixe, die sich auf einmal dann aber ausbreiten und überall sichtbar werden. Von total verschiedenen Leuten und total verschiedenen Menschen, die sich in total verschiedenen Räumen auch bewegen. Dass ich sowas wie Mode, die eigentlich was Individuelles bedeuten soll, was total Gleichmachendes finde. Also irgendwie finde ich das ein sehr lustiges Phänomen, worüber ich immer mal wieder stolper. Ich finde Mode absolut nicht individuell. Nee, ist sie nicht. Sie kann es auch nicht sein. Deswegen ist es Mode. Weil es nicht individuell ist. Habt ihr das kleine Video gesehen, was Polexa gelinkt hat? Mm-mm. Dann guckt euch das mal. Worum geht's denn da? Hipsters. Ah ja. Das passt. Mhm. Wahrscheinlich hat es auch wieder was mit Privileg zu tun. Dann, ja. Fangen wir schon an, uns um uns selber zu... Also boah, schon. So, ne? Los, so wieder an den Anfang zu preisen. So, ja. Irgendwie. An den Anfang zu kommen. Oder halt über die... doch nur das schöne Lied spielen. Nein, nein, ich wollte nur, habe nur halt überlegt, ob uns noch irgendwie so ein anderer Aspekt irgendwie einfällt, weil das... Mir fällt noch ganz viel an, aber... Ich glaube, es reicht vielleicht auch einfach. Vielleicht reicht es auch einfach. Wir haben schon eine ganze Zeit jetzt geredet. Hm. Können wir mal was anderes machen und Musik machen. Kannst du noch mal... Oder wir warten, wir lassen dich jetzt einfach noch mal so eine Stunde auf dem Tisch rumtrommeln. Ja, oh, das hat sich so schön angehört. Man kann hier so mit verschiedenen Flaschen auf den Tisch hauen und mit Bechern und es hört sich alles unterschiedlich an. Und durch das Gerät macht es so einen schönen Bass. Aber ich mache das nicht. Erst wenn das Aufnahmegerät abgeschaltet wird. Genau. Ich weiß nicht, warum das einfällt, aber... Ja, irgendwie nicht. Also ich war jetzt auch kurz draußen, seit dem Prinzip bei Mode gewesen, als ich wiedergekommen bin. Ne? Nicht schlecht. Ganz anderes Thema. Ja. Also was ich jetzt nochmal zum Thema anders sein... Ah nee, ich werfe das jetzt nicht ein. Das ist ja aber nett, das ist ja jetzt... Ja, okay. Wirf hinein. Was, wo ich, also manchmal ist ja so anders sein, das funktioniert dann ja auch so hintenrum, ne? Merke ich in meinem neuen Job. Also zu meinem Äußeren, ich glaube schon, dass mein Äußeres, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube schon, dass mein Äußeres manchmal anders ist, also anders wahrgenommen wird. Weil ich schon immer mal wieder erlebe, dass Leute irgendwie irritiert sind, wenn sie mich sehen. Aber... nicht so irritiert, wie sie sind, wenn sie bei mir auf Arbeit den Porno mit dem Transmann sehen auf dem Cover. Mit dem nackten Transmann. Und da sind dann, das ist dann immer so der Punkt, wo ich merke, dass Anderssein auch sehr dort hintenrum funktioniert. Weil die sich halt in höchsten Tönen über dieses Video... Oh, DVD, es heißt DVD. 2010 DVD. Weil sie sich... Schon fast wieder out. Blu-ray ist doch jetzt... Ja, weil sie sich in höchsten Tönen dann über dieses DVD echauffieren. Und das heißt nicht, Buck Angel? Nee, es ist noch ein anderer. Okay. Und aber halt nicht schnallen, dass das irgendwie Verbindung hat zu möglicherweise einer Person, die auch anwesend ist. Weil ich natürlich Klamotten anhabe und jetzt nicht sehen, wie ich aussehe oder so. Manchmal gucken die dann auch dann doch irgendwann komisch. Aber eher selten. Und das sind dann so Momente, wo ich merke so, boah, schon anders. Also da ist dann auch dieser ganze oberflächliche Toleranz, bla, zählt dann auch nicht mehr so viel. Jetzt habe ich doch geträumt. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass es irgendwie das so anders sein, was man so merkt und was an einen rangetragen wird, dann auch nochmal total unterschiedlich ist, weil sich das einfach, weil Leute einem einfach nicht so begegnen, wie sie einem vielleicht begegnen würden, würden sie nicht wissen, dass man gar nicht da ist. Das kann ich, also jetzt, was du jetzt gerade sagst, das kann ich ziemlich, aber auch ziemlich gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich so wie... Das ist, also wie Körper auszusehen haben, ist einfach so, also gerade so vergeschlechtlichte Körper, ne, wie die so auszusehen haben, das ist so drin, dass es wirklich zu so hochgradigen Irritierungen führt, irgendwie, wenn dann so ein nackter Körper da nicht reinpasst. Ich weiß auch noch, dass als ich das erste Mal diese Selbstporträts von Cameron... Lauren Cameron gesehen habe, da gibt es auch eine Webseite zu, vielleicht können wir die auch nochmal verlinken. Ich war auch total irritiert. Mittlerweile bin ich überhaupt nicht mehr irritiert, aber das ist natürlich auch Gewöhnung. So, also, ich sehe nicht aus wie Lauren Cameron. Sieht genauso aus wie Lauren Cameron. Nein, ich sehe genau aus. Nein, aber Lauren Cameron ich bin ist halt. Nicht Lauren Cameron. Lauren Cameron ist halt ein Transmann, der halt so einen ganz doll maskulin definierten Körper hat. Mit einer Mastektomie, aber ohne Penoidaufbau. Und es gibt halt so eine Selbstporträtreihe von ihm nackt. Und das ist, das fand ich sehr irritierend, als ich das erste Mal gesehen habe. Und das war zu einem Zeitpunkt, als ich mich mit dem Thema schon durchaus intensiv beschäftigt habe. Und ich glaube, dass da so, aber das ist jetzt wirklich nochmal ein anderes Feld irgendwie, was vielleicht jetzt nicht dringend nochmal aufgemacht werden muss. Was so Blicke angeht und so Blickgewohnheiten und oder Sehgewohnheiten und was irgendwie so als real irgendwie wahrgenommen wird und was nicht sein kann, was also, was da einfach völlig rausfällt und einfach nicht existieren darf und dann erstmal so, hä? Das geht doch gar nicht, irgendwie hervorruft. Kommt natürlich dann immer noch drauf an, wie man damit umgeht, ne? Wenn man jetzt sagt, also die Reaktion, die ich da irgendwie, also die, aber die dulde ich auch eigentlich an eigentlich gar keiner Stelle, ist so ein eklig Ding. Ich auch raus. Ja, ja, also, aber es gibt ja ganz oft, dass dann irgendwie Sachen irgendwie als eklig irgendwie immer so erstmal auch so ganz spontan Leute, nicht nur jetzt bei irgendwelchen Transkörpern, die irgendwie nicht so aussehen wie irgendeine Norm, sondern einfach so an ganz vielen Stellen gibt es ja so dieses eklig Ding. Und eklig finde ich halt was, das ist echt eine Frechheit, finde ich. Ja. Also Sachen als eklig zu bezeichnen, nur weil sie anders sind, finde ich echt schlimm. Ja. So. Aber irritiert sein finde ich echt in Ordnung. Also erstmal irritiert sein darüber und irgendwie auch überrascht sein und auch das ist einfach was, was ich irgendwie echt erstmal jedem Menschen zugestehe. Naja, gut. So, die Küche ist zugeraucht. Ja. Jucke hängt schon japsend in der Ecke. Dann vielleicht können wir dann jetzt einfach Musik machen und dann das Fenster öffnen. Okay. Ja. Das war jetzt der 24. Podcast. Beim nächsten Mal starten wir ins dritte Jahr. Ja, nächstes Mal feiern wir schon zweiten Geburtstag. Nicht schlecht. Jo. Bis Oktober. Ja. Was haben wir denn? Achso, Mist, ich habe das Lied nicht angekündigt. Ah, wir hören jetzt. Ach, das ist so toll. Wir hören jetzt den Kühlschrank. Wir hören jetzt irgendwie so. Wie habt ihr das genannt? Weiß ich nicht mehr. Pop. Flashdance. Flashdance. Wir hatten so Pop. Eine Flashdance-Assoziation. Eine sehr starke. Okay, es heißt Take on Me von The Kyoto Connection. Viel Spaß damit. So. Tschüss. Tschüss. Tschüss.